Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Ich sitze hier mit dem neuen Mario Barth, dem neuen Luke Mockridge der Generation YouTube. Ich sitze hier mit Stand-Up-Comedian Robin Blase. Hallo Robin. Ich bin sehr gespannt. Also wir haben, kann ja mal so ein bisschen spoilern. Ich habe mal so auf Instagram auch kurz gepostet. Ich habe meinen allerersten Stand-Up-Auftritt gehabt für Follow Me Reports, diese Funkserie, die ich mache. Und wir haben das so begleitet. Und ich habe den Stand-Up-Comedian, wie ich gerade herausgefunden habe, auch Podcaster Felix Lobrecht. Ja. Ich höre Felix Lobrechts Podcast jetzt eher so nicht so, aber ich habe ab und zu mal reingehört tatsächlich. Ich mag aber, was er auf Facebook macht, also oder beziehungsweise diese Clips, die von ihm gepostet werden. Oder auf YouTube sieht man immer mal Ausschnitte, wo er bei Nightwatch ist und so. Und der hat einen sehr spezielle Herangehensweise, weil er ein bisschen langsam und zäh ist, aber ich finde ihn witzig. So. Ja, ich war super. Also ich habe den begleitet für einen Tag und da kommt jetzt bald auch das Video dann online bei Follow Me Reports. Ja. War eine coole Erfahrung. Also ich bin ja schon auch viel auf Bühnen gestanden, aber mal so auf einer Bühne zu stehen mit so einem ganz vorbereiteten Programm, was man quasi so abarbeitet. Also beim Podcast, als wir die Live-Show hatten, hatten wir ja auch ein Programm, aber es war natürlich sehr frei gestaltet. Wir hatten nur die Anhangspunkte und in dem Fall war es ja wirklich so ein vorgeskriptetes Ding, dass er so ein bisschen für mich oder dann mit mir zumindest ein bisschen, aber er hat schon die meiste Arbeit gemacht, geschrieben hat. Hat echt eine Menge Spaß gemacht. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass das mehr zu machen, aber dann mit viel mehr Vorbereitungszeit. Aber warst du sehr aufgeregt? So, weil ich erinnere mich an Etienne von Giga oder den Rocket Beans, der das tatsächlich auch mal gemacht hat für die Sendung und da wohl wirklich im Schweiße fast zerlaufen ist. Und es ja auch erinnerte mich an meinen Rapper-Mittwoch-Auftritt oder auch an Ines, die das wohl auch schon mal hier in Berlin gemacht hat, so unter ferner Liefen, hat niemandem davon erzählt, hat sich auf eine Bühne gestellt und wurde wohl, glaube ich, runtergebuht, weil Ines hatte so einen Humor, so mit Pipi, Kaka, Mumu, Aa. Und das kam halt so bei den Leuten, da saßen wohl relativ alte Personen im Publikum und sie meinte, die haben sie angeguckt wie so eine Fliege, die an der Wand nervt. Also ich war schon aufgeregt. Ich glaube, ich wäre noch aufgeregter gewesen, wenn es 100% mein eigenes Material gewesen wäre, aber dadurch, dass ich den Support von Felix hatte. Aber ich möchte jetzt auch das Video nicht spoilern. Also guckt es euch an, Follow Me Reports. Genau. Das kommt jetzt dann, wann? Kommt demnächst. Weiß noch nicht genau, wann es rauskommt, aber wahrscheinlich so in den nächsten 2-3 Wochen. Genau. Auf Follow Me Reports, genau. Und wenn ihr Felix mit uns zusammen erleben wollt, wir hatten es neulich schon mal mit den besten Freundinnen angeteasert. Wir sind auf dem Podcast-Festival Auf die Ohren. Das ist am 28. und 29. Juli irgendwo, ich weiß nicht mehr, in Potsdam war das, an irgendeinem See. Da sind wir an beiden Tagen, haben eine Show und aber Gemischtes Hack, der Podcast von Felix Lobrecht ist da auch. Genau. Und jetzt, bevor es richtig losgeht mit den vielen Themen, die wir heute haben, haben wir noch mal kurz Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Vodafone. Und falls ihr euch dachtet, Hashtag Friendship Goals, das ist das, wo sich die Jugend heute nachrichten sollte. Nein, Giga Goals, das ist die neue Maßgabe für ein fröhliches Leben. Und zwar bis zum 31. Juli könnt ihr dieser Maßgabe noch folgen, denn Vodafone hat ein geiles Angebot passend zur WM für euch parat. Ja, im Mobilfunkvertrag 11 Gigabyte Datenvolumen, im Red M und Young L Vertrag könnt ihr so viel Spotify oder iTunes hören. Und da könnt ihr euch auf die Straße stellen und einfach alle Folgen Lästerschwestern gleichzeitig streamen. Ist perfekt. Es ist eigentlich der perfekte Vertrag für Lästerschwestern-Hörer. Oder wenn ihr sagt, nee, warte mal, ich höre den Podcast lieber zu Hause, könnt ihr auch machen. Und gucke dabei noch Fußball. Gleichzeitig. Internet mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde kombinieren mit GigaTV und 120 Euro sparen. Krass. Sowas gibt es tatsächlich nur bei Vodafone, glaube ich zumindest. GigaTV gibt es immer davon. Gut, deswegen müsst ihr überall hingehen, wo es Vodafone gibt oder auf vodafone.de/gigagoals. Vielen Dank an Vodafone, dass sie uns jetzt hier während der WM gesponsert haben. Super, super cool. Also die Kooperation zwischen Vodafone und Lästerschwestern ist wirklich ein dreifacher Torschuss und hip, hip, hurra. Ja. Jetzt müssen wir 4 Jahre warten. Mist. Scheiße. Ich finde, wir sind so richtige Podcast-Huren geworden. Ja. Jede Woche einen Sponsor, aber es ist wenigstens immer der gleiche, zumindest seit 3 Wochen jetzt. Danke nochmal an Vodafone. Damit ist jetzt aber auch erstmal Pause. Denn wir machen auch Pause, das sagen wir jetzt gleich nochmal an dieser Stelle. Robin geht in den unverdienten Urlaub. Jetzt unverdient, auf jeden Fall. Ja, 2 Wochen bist du nicht da. Das heißt, 2 Wochen keinen Podcast, weil wir gesagt haben, wir machen da jetzt keinen Ersatz. Ja, ist aber, glaube ich, wir haben es jetzt wirklich durchgezogen. Also wir hatten mal eine Woche, wo wir es schon mal ausfallen lassen, aber ansonsten haben wir wirklich seit Anfang des Jahres jetzt konsequent jede Woche einen Podcast rausgehauen. Ich glaube, die Pause kann man auch mal ganz gut gebrauchen, damit wir so ein bisschen auch in diesen Punkt kommen, wo wir nicht immer nur über dieselben Themen reden, nicht immer nur über ungekennzeichnete Werbung und nur über YouTube so und wieder so ein bisschen Frische dazu gewinnen. So, ja, also so kleine Sommerpause. Ja, kleine Sommerpause. Es gibt aber tatsächlich, um über dieselben Thema zu reden, haben wir ein paar Updates aus der letzten Woche oder den letzten Wochen sogar. Genau, auf der einen Seite wollten wir mal eine Sache nochmal ansprechen, die jetzt wieder aufgekommen ist. Es gab im Reddit-Forum oder auch auf Twitter Leute, die gesagt haben, Moment mal, da seid ihr aber mal, habt ihr mal wieder schlecht recherchiert. Es gibt nämlich irgendwie wohl 3 bis 4 Kanäle in Deutschland, die den Unterstützer-Button schon haben oder hatten, wie JP Performance zum Beispiel, der ihn wohl nicht mehr hat, weil er ihn selbst abgestellt hat. Das Ding ist, ich habe in meinem Leben, glaube ich, ein JP Performance-Video geguckt und das war's. Und das ist das Ding, das lässt sich ja auch nicht recherchieren. Das ist so ein bisschen, also eigentlich ist das Feedback, was wir bekommen haben aus der letzten Woche, unterstreicht perfekt den Punkt, den wir eigentlich machen wollten. Nämlich, dass auch da die Kommunikation von YouTube an die Creator sehr strange ist, weil ich weiß es nicht, ob das existiert, aber mir ist nicht bewusst, dass es eine zentrale Information gibt, wo YouTube rausgegeben hat, die Infos, hey, bei den folgenden Kanälen testen wir es jetzt gerade. Deswegen haben uns ja, also dieses Feedback, redet mal über den Unterstützer-Button, kam ja von euch. Das kam von der Community, die es auf Twitter öfter gepostet haben. So, redet mal über Julian Bam, der hat einen Unterstützer-Button, wie findet ihr das? Nur deswegen habe ich es mitbekommen, weil ich habe es auch bei Julian Bam nicht gesehen, wenn mich Leute nicht darauf hingewiesen hätten. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, dieser Button taucht einfach auf bei unterschiedlichen Kanälen anscheinend, nicht nur bei Julian Bam, aber das war so das präsenteste Beispiel. Leute, die JP Performance gucken, haben es da natürlich mitbekommen. Und das Gleiche ist nämlich auch Update bei YouTube Premium. Da haben wir auch letzte Woche drüber geredet. Und anscheinend, wir haben noch ein paar Feedback bekommen, unter anderem von Benny, Grüße gehen raus. Der hat uns informiert, dass die Verteilung von dem Geld, was über YouTube Premium an YouTuber ausgeschüttet wird, nicht nach Klicks passiert, sondern nach Watchtime. Was auch Sinn macht, aber er weiß das anscheinend auch nur, weil das in dem Vertrag mit den Netzwerken stand, den die Netzwerke neu unterschreiben. Aber der war vorher, glaube ich, bei der Alliance. Und bei Webedia ist der. Webedia, ja, Alliance ist ja deren Netzwerk, ja, genau. Watchtime bedeutet, das ist die Zeit, die ihr quasi ein Video guckt. Ne, und wo man sich jetzt auch wieder drüber streiten kann. Und ein anderer oder mehrere Leute haben auch geschrieben, dass anscheinend von diesen 11,99, die man zahlt, 9,99 die Gebühr ist, die man auch vorher jetzt schon für YouTube Music zahlen musste. Das heißt, das, was bei YouTube Premium jetzt dazukommt, sind eigentlich nur 2 Euro Umsatz. Und das heißt, wenn diese 2 Euro Umsatz, wenn dann auch noch ein Teil davon an die Originals geht, oder wenn zumindest YouTube seine 45% nimmt, vielleicht ist das ja auch der Teil, den sie für die Originals nutzen, heißt das, dass am Ende eigentlich, also wenn das so ist, wie gesagt, also das ist nämlich das Ding, es ist halt so intransparent. Ja, ja. Also wir als Creators, steht bestimmt in den Verträgen, die Netzwerke unterschrieben haben, irgendwo drin, es steht bestimmt auch irgendwo in dem User Agreement, was wir als Creator ja indirekt unterschreiben bei YouTube, mit einem Klick, ja, ich akzeptiere. Aber wer liest das eigentlich? Und es gibt sicherlich auch Informationen von YouTube. Das Ding ist nur, die muss man wirklich sehr aktiv raussuchen. Wir hatten das ja auch angesprochen, mit dem Fall mit diesen Test-Thumbnails. YouTube kommuniziert an die Creator einfach unglaublich schlecht. Und wir beide sind ja jetzt schon Leute, die sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Genau. Aber 99% der YouTuber, die gehen da nicht aktiv auf die Suche nach Hintergrundinfos zu YouTube, sondern die laden ihre Videos hoch, kriegen am Ende des Monats ihre Überweisung und das war's. Ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt der beste Approach, um sich mit der Plattform auseinanderzusetzen, aber wir als Leute, die viel damit zu tun haben, die Mitarbeiter von YouTube persönlich kennen, die auf jedem YouTuber-Event sind und was weiß ich, ich bin das ja am meisten, aber wir haben echt wenig Infos, die proaktiv an uns rausgegeben werden. Also es wäre jede Firma ist in der Lage, einen Newsletter rauszuschicken an die eigenen Mitarbeiter. Nun sind wir keine Mitarbeiter, aber zumindest sollte man meinen, dass Creator ab einer gewissen Größe informiert werden über Updates. Ja. Wisst ihr, was ich jetzt zum Beispiel mitbekomme, dass wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, über die Thumbnails, wo wir noch gesagt haben, vereinzelt 0,3%. Ich habe es jetzt bei mehreren großen YouTubern gesehen. Ich habe von den Dr. Freud-Jungs gehört, dass auch da Zuschauer gesagt haben, ich sehe eure Thumbnails nicht mehr. Das muss deutlich mehr sein Ich habe eine lustige Rechnung gesehen dazu, und das ist das YouTube meinte das so mit so, ja, 0,3% ist ja nur ein Testcase. Das Ding ist, wenn du eine Plattform hast, die irgendwie über 1 Milliarde Nutzer hast. Und Leute halt, also jeder Nutzer guckt ja nicht nur ein Video, sondern die gucken vielleicht 10 Videos am Tag. Das heißt, wenn du sagst, okay, 1 Milliarde Nutzer gucken im Monat pro Person im Durchschnitt, keine Ahnung, 50 Videos oder was weiß ich, das ist, ne, also ist ja jetzt nicht jeder Heavy-User und guckt 10 Videos am Tag, dann bist du irgendwie bei 50 Milliarden Videos, wo bei 0,3% ein Thumbnail nicht angezeigt wird. Das sind mehrere Millionen. Ja? Das heißt, es betrifft dann schon echt eine Menge Video-Views, wo Leute das eventuell am Ende nicht sehen. Es hat ja auch nicht jeder jetzt ein selbstgeneriertes Thumbnail. Aber ne, es ist auf jeden Fall, auch wenn 0,3 sich wenig anhört, betrifft das weltweit auf der Plattform schon eine große Menge an Leuten und dann so wenig zu kommunizieren. Egal, lass uns das Thema abschließen und zum nächsten Update kommen. Kathi Hummels. Die Angetraute von Mats Hummels, ja, dem Fußballer. Das war letzte Woche eine ganz spannende Sache, die sich aufgetan hatte, denn auch sie ist vom Verband für sozialen Wettbewerb abgemahnt worden, ja, weil sie von auf Instagram halt dieses typische Ding gemacht hat. Sie hat Marken verlinkt, aber dann nicht als Werbung gekennzeichnet. Und sie hat dann das öffentlich gemacht, dass sie sagt so, ey, ich lasse mir doch hier von euch nicht an den Karren pissen, ich gehe dagegen vor, hat Anwälte eingeschaltet und das als Serviceleistung verkauft. Also hat gesagt Sogar als freie Meinungsäußerung. Also es gab ja vorher den Fall von Vreni Frost, die auch damit vor Gericht gegangen ist. Es gab noch einen weiteren Fall, der auch vor Gericht gegangen ist. Und die beide verloren haben. Die haben beide verloren. Die haben beide gegen den Verband verloren. Die haben das als, zumindest im Falle von Vreni, haben sie es als Serviceleistung verkauft. Die sagen, ich habe einen Blog, ich mache Content und Teil meines Contents ist, dass ich meine Zuschauer informiere, ja, welche Produkte sie gerade innerhalb des Contents sehen. Ist ja teilweise auch. Die das hier zum Beispiel eine GameStar informiert, genau, über Spiele. Ja, also ja, GameStar muss ja auch nicht eine Review kennzeichnen oder zumindest auch den Hinweis, dass eine News über ein Spiel nicht kennzeichnet, weil es eine journalistische Leistung ist. Wenn ich über Mode mache und ich mache ein Foto von einem Kleid oder einer Handtasche, dann ist das ja genauso wie die GameStar berichtet darüber, dass ein neues Spiel ein Update bekommt. Ja. Ist zumindest das Argument, haben sie verloren. Kathi Hummels kam jetzt über freie Meinungsäußerung und auch einfach, ne, das ist, sie darf ja einfach irgendwie Leute taggen. Also es ist auch ein bisschen, der Anwalt ging so ein bisschen in die Richtung von auch Review. Also ich darf Produkte reviewen, darf meine Meinung über Produkte äußern, wenn ich kein Geld dafür bekomme. Das macht sie doch aber dann nicht. Macht sie nicht wirklich. Was ich so lustig finde, ist, sie hat jetzt gewonnen. Das Münchner Landesgericht. Ja, indirekt. Also die Richterin hat gesagt, dass sie das nicht als Werbung kennzeichnen muss. Das ist halt wirklich so, wo ich gestern Abend da saß, dass ich das, was ist denn jetzt eigentlich Phase? Ja. Also was passiert ist, dass sie nicht insofern gewonnen hat, dass die einstweilige Verfügung, die gegen sie bestand, zurückgenommen wurde, weil es wohl einen der Posts gab, der tatsächlich Werbung enthielt, aber nicht als solche gekennzeichnet war. Genau, da hat sie einen Kinderwagen geschenkt bekommen, hat den getaggt. Was ich so spannend finde bei ihr ist, für mich als Außenstehender, ich bin kein Richter, für mich ist Vreni Frost als Bloggerin noch eher die ist eine Journalistin in meinem Verständnis, ja, auch wenn sie keine, weiß ich nicht, ich glaube, sie ist keine ausgebildete Journalistin, aber in meinem Verständnis ist das, was in Blogs, und die erstellt Content für Leute, die das in großen Mengen konsumieren und die auf ihre Meinung große Stücke setzen und auf ihre Stories, die sie teilt. Kathi Hummels ist wirklich einfach nur diesen Celebrity, ja, und die macht auf ihrem Instagram Werbung. Der Instagram-Kanal dreht sich nicht um irgendwelche redaktionellen Inhalte, sondern der dreht sich um sie als Person. Und was ich halt auch gefunden habe, ist, die taggt echt lustig. Also zum Beispiel gibt es ein Foto von ihr mit ihrem Kind, wo sie in einem Fußballtrikot in ihrem Hausflur sitzt und der Text ist: Na, dann hoffen wir mal, dass mein Ad-Lufthansa-Flug nicht zu spät kommt. das war irgendwie ein Poster, was sie verreißt, da waren ein paar Koffer im Hintergrund, keine Ahnung. Ne? Aber sozusagen, also da, Lufthansa war nicht in dem Foto zu sehen. Lufthansa wurde da einfach nur, also die wurden einfach getaggt, die waren einfach Teil dieses Posts, obwohl der bildlich und inhaltlich nichts mit Lufthansa zu tun hat. Das ist meiner Meinung nach keine Serviceleistung, dass die Lufthansa taggt, um die Leute zu informieren. Und das ist die Frage, ob da nicht Werbung hintersteht, weil ich solche Fälle in der Vergangenheit schon erlebt habe, wo Leute gesagt haben, ach, vertag einfach unseren Namen und dann kriegst du das Ding umsonst, das Ticket zum Beispiel. Die Richterin hatte ja auch im Urteil auch angesprochen, dass sie meint, sie hält halt von dem Berufszweig Kathi Hummels gar nichts. also so hat sie es nicht ausgedrückt, aber das ist ja wirklich dieses It-Girl-Personen ein Troller-Ding, wo. Das ist ja auch nicht neu. Also Spielerfrauen. Klar, Spielerfrau, aber ne, das so ist das, sexistisch. So sagt sie es auch. Ja. Das Geschäftsmodell Sohn oder Frau von jemandem, das ist, hat sich mir auch noch nie erschlossen. Also ich glaube, sie ist ja auch Moderatorin und so weiter. Und ich glaube, sie hat auch ein Buch geschrieben. Also da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Ich will dir das jetzt nicht vorwerfen, weil ich sie auch persönlich nicht gut kenne. Auch Konkrafter hat ein Buch geschrieben. Stimmt, eigentlich. Und Hitler auch. Also und David Hein hat auch ein Buch geschrieben. demnach ist das, ja. Wir befinden uns in großer Regel. Hitler, Kathi Hummels, David Hein. Das ist so. Ja, wir behalten es weiter im Auge und beschließen mit den Worten, keiner hat mehr Ahnung, was man hier zu machen hat. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten auch einen Kommentar, der meinte, müsst ihr euch gegenseitig verlinken. Ich blicke nicht mehr durch. Also ist deswegen, also jetzt hat auch jetzt jemand nochmal auf Reddit gepostet. Ob ich Videos liken darf. Genau, weil du likest ja gar, also du hast deinen Twitter-Account mit YouTube verknüpft, machen viele YouTuber, ich habe das nicht, aber du ist auch eine schöne Möglichkeit, seine Likes nochmal mehr in die Welt hinauszutragen. Ja. Und da deswegen like ich auch sehr bewusst. Also ich mache das so, wenn Freunde ein Video posten, das ich geil finde, oder zum Beispiel bei Musik, die mir gefällt, dann mache ich das. Ja, weil Likes auf YouTube ja eigentlich, also als großer Influencer hatten die früher mal eine richtige Bedeutung, weil die Reichweite damit wirklich weitergetragen wurde und das auch vom Algorithmus stark belohnt wurde, wenn große Creator anderen Content geliked haben. Deswegen hat Mediakraft unter anderem gelehrt, verknüpfe das mit Twitter. Genau, und Mediakraft hatte ja damals sogar ein eigenes Tool, den Like-Meister, den sie programmiert haben. Ja, der hat automatisiert am Tag quasi die gesamte Reichweite von Mediakraft gebündelt und hat mit allen großen Accounts dann quasi, ich glaube, immer drei Accounts gepusht. Stimmt. Und das hat wirklich was gebracht damals. Das war ein cooles Tool. Inzwischen ist das nicht mehr so, aber deswegen ist die Twitter-Verknüpfung ja eine tolle Möglichkeit. Nur, du tweetest damit ohne Kennzeichnung raus, hey, ich mag dieses Video. Weil das ist ja die automatisierte Text, den YouTube postet, ich mag dieses Video. David Hein gefällt dieses Video. Wenn du jetzt ein Video likest und das ist, enthält ein Produkt, das enthält Werbung oder es enthält einen YouTuber, der ein Unternehmen ja auch ist in einer gewissen Form, ist das dann Werbung? Eigentlich ja. Aber ich könnte. Aber du kannst ihn gar nicht kennzeichnen. Ich könnte nicht mal kennzeichnen. Ich müsste die Verknüpfung ausstellen. Du müsstest manuell jeden Like nochmal separat tweeten. Wir kommen mal zu den Themen der Woche und da haben wir tatsächlich ein bisschen mal wieder was ein bisschen mehr an der Breite. Auch ein Thema, das hatten wir häufig gehört, Games würden die Leute sich wünschen. Wir haben ein Gaming-Thema, nämlich eins zum zweitbesten Spiel der Welt. Ja. Das beste Spiel der Welt ist ja nachweislich welches, Robin? Path of Exile. Path of Exile, genau. Will hier niemand anfechten. Obwohl ich jetzt auch angefangen habe, Warframe zu spielen. Die Leute, also immer wenn ich sage, Path of Exile ist das beste Spiel der Welt, weil es das beste Free-to-Play-System der Welt hat, sagen Leute immer, ja, aber hast du schon mal Warframe gespielt? Ich habe jetzt gerade angefangen. Ich hatte das neulich auch mal auf der PS4 irgendwie offen, aber der Trailer, die Grafik sah so. Meiner Meinung nach ist es ein besseres Destiny. Destiny ist so, aber ich habe es jetzt so bis unter 10 Stunden gespielt bisher, aber es macht mir tatsächlich Spaß, aber Path of Exile ist auf jeden Fall immer noch besser. Ist immer noch besser, aber das zweitbeste Spiel. Das zweitbeste Spiel ist Guild Wars 2, obwohl mir Guild Wars 1 immer noch besser gefällt, aber da haben wir jetzt einen großen Skandal bei Guild Wars 2. Tatsächlich gab es da große Aufregung. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr im Auge gehabt, dass die Community noch groß genug ist, dass sich da solche Skandale entspinnen können. Was passiert ist? Eine junge Dame namens Jessica Price, die ist da, ich glaube, Hauptautorin oder eine der Autoren. Ja, für die Story. Für die Story. Und Guild Wars 2, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber deren großes Augenmerk war ja, dass sie gesagt haben, anders als die anderen Spiele, als World of Warcraft oder so, haben wir eine Story, die du mitentwickeln oder die du mitbestimmen kannst, wo du Entscheidungen hast, oder? So ist es doch. Genau, wo auch die Community teilweise, es gab so ein paar Events, wo quasi die Masse Entscheidungen mitträgt sozusagen. Mhm. Aber du hast so eine Personal Story, die auch immer instanziert ist veränderst deine Welt damit so ein bisschen mit. Du hast halt ähnlich wie man das bei einem typischen Singleplayer-Rollenspiel kennt, hast du auch Dialogoptionen teilweise und so. Genau. Sachen. Also hat sich schon sehr abgehoben von World of Warcraft und von den ganzen Trittbrettfahrern, die dann sowas wie Runes of Magic, die alle einfach nur das generelle MMO-System kopiert haben, aber sich um die Story nichts geschert haben. Mittlerweile machen das Spiele mehr. Guild Wars 2 war aber, oder auch das erste Guild Wars war aber die Sorte MMO, die als erstes darauf Wert gelegt haben. So. Und offensichtlich gibt es deswegen immer wieder auch Kleinkriege innerhalb der Community, die sich, wie das immer so auch, also bei, ich kenne es, weil ich WoW spiele oder früher sehr viel gespielt habe, da stirbt einer deiner Charaktere und du sagst so, was, wie kann das sein? Und ja. Aufruhr, Jessica Price hat auf Twitter dann gepostet, dass sie, hat so ein paar Entscheidungen gepostet. So ein bisschen den Prozess dargelegt, genau. Warum sie sozusagen, also die Story bei Guild Wars ist, anders als man das bei anderen MMOs kennt, und mir gefällt das auch persönlich nicht so gut, die ist dadurch teilweise sehr, wie soll man sagen, sie ist sehr, sehr, sehr dünn gestrickt, damit man als Player sozusagen sich in seine Charaktere besser reinversetzen kann und seine eigene Story gestalten kann. Also deswegen werden dem Spielercharakter relativ wenig Sachen in den Mund gelegt, die ihn vielleicht in die eine oder andere Richtung so ein bisschen Ecken und Kanten geben würden, sondern man hat das als Spieler so ein bisschen selber in der Hand, sich da so reinzuversetzen. Und das ist eine Entscheidung, die bewusst getroffen haben, und das hat sie auf Twitter so ein bisschen dargelegt. Genau, und jetzt ist sie entlassen worden. Sie nach einem Twitter-Kampf. Was passiert ist, ist, dass sie halt da so ein paar Insights gegeben hat, und dann hat ein YouTuber namens, ich glaube, De Roy. Was man bei dem dazu sagen muss, das ist kein bloßer Hater, sondern der mag die sogar. Also ich habe einen Twitch-Stream gesehen. Habe ich auch gesehen. Wo er am Tag vorher, es war wirklich nur einen Tag vorher. Einen Tag vorher ihre Art zu kommunizieren lobt. Der sagt so, AMAs im Reddit sind mit der total ergiebig, weil sie mal ganz klare Insights gibt und weil sie die Entscheidungen entwickelt. Genau, er hat sie wirklich dafür gelobt, für genau das, was sie gemacht hat, nämlich dass sie ihre Entscheidung begründet und also sehr transparent macht, warum sie als Firma das Spiel so gestaltet. Genau. Und sie hat dann auf Twitter am nachfolgenden Tag über Dialogoptionen gesprochen, und er hat ihr dann gesagt, danke nochmal für die Insights, er findet das auch einen guten Ansatz, aber er sieht es anders und würde folgende Verbesserungen vorschlagen. Und daraufhin ist ihr der Kragen geplatzt. Ja. Sie schrieb daraufhin, muss ich mir wieder sagen lassen, wie ich meinen Job zu machen habe. Als Frau. Als Frau. Diese Frau-Karte hat sie tatsächlich mehrfach gespielt. Ja, also ihr Twitter-Account ist auch voll von Tweets über Frauen in der Games-Industrie. Was ja auch wirklich stimmt. Also das ist eine Industrie, die sehr männerbehaftet ist. Gibt es ja viele von. Und es ist eine Industrie, wo man es als Frau sicherlich auch nicht leicht hat. Aber sie hat halt diese Kritik von diesem Typen, was man noch dazu sagen muss. Das ist auch kein kleiner YouTuber oder kein Twitch mehr. Der hat im Spiel einen Charakter, der nach ihm benannt ist. Ach, krass. Also der ist wirklich der ist in der Guild Wars Community kein kleiner Fisch. Das ist nicht irgendjemand mit 3 Viewern, sondern der ist jemand, der wirklich ein großer Teil der Community ist. Ja. Und sie hat das halt so dargestellt, als würde irgend so ein Rando-Mann auf Twitter jetzt sagen, wie sie als Frau ihren Job zu machen hat. Und das ist nicht passiert. Also er hat ihr Feedback gegeben, er hat sie ja dafür gefeiert, dass sie so transparent mit der Community interagiert. Und auf sein Feedback hat sie ihn einfach quasi abgestempelt, als würde er das nur. Also sie hat ihn quasi als Sexisten abgestempelt. Genau. Und daraufhin hat sie dann, sie hatte der nächste Kommentar, den sie geschrieben hatte, der nächste Arsch, der ihr vorschreibt, wie sie ihren Job zu machen hat, wird Insta geblockt. Ja. So, und was dann passierte, war das, was immer passiert in solchen Fällen, wenn sich eine Community hinter etwas zusammenfindet, dann gibt es natürlich auch die wirklich toxisch wird. Und so war es in dem Fall. Da hat vor allem, weil sich auch nicht nur die Guild Wars Community dahinter geschart hat, sondern auch noch die Gamergate Community, die wahrscheinlich dieses Spiel teilweise auch noch nie gespielt hat, die aber das als großes Zeichen gesehen hat für die Social Justice Warrior, die ihre Spiele kaputt machen, nachdem sie schon Star Wars zerstört haben. Kommen sie jetzt auch für die Spiele? Wir würden euch an dieser Stelle sehr gerne eine Kurzzusammenfassung über das Thema Gamergate geben. Das Problem ist, dass wir beide vorher uns auch sagten, dass wir ehrlich gesagt nie richtig verstanden haben, was dieses ganze Gamergate-Thema ist. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal einen Link bekommen, weil ich glaube, ich hatte auf Twitter mal gesagt, ich verstehe Gamergate einfach nicht. Wie ist es entstanden? Wo war dieser Punkt? Alles, was ich mitbekommen habe, dass es eine toxische Bewegung ist, die sich vorwiegend gegen weibliche Personen innerhalb der Spielebranche gerichtet hat. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es auch tatsächlich so diese, ich glaube, Annette. Social Justice Warrior? Es gibt diese eine. Anita Sarkeesian. Sarkeesian, genau. Die auch wirklich, also sehr, sehr, sehr feministisch unterwegs ist. Ja, ja, aber halt so, also nicht, also Feminismus, das hört sich. Die dann Morddrohungen bekommen hat. Und genau, also die ist, die, aber die auch auf der anderen Seite sozusagen, es gibt so ein paar Aussagen innerhalb von dieser Community, die quasi, ja. also von Frauen sozusagen, die auch wirklich richtig dumme Aussagen über Videospiele getroffen haben. Was aber nichts damit zu tun hat, dass sie Frauen sind, sondern einfach nur Leute, die halt diese Meinung haben. Also, es ging halt auch hervor, wohl, glaube ich, das Ganze startete, wenn ich mich recht entsinne, weil eine Spieleentwicklerin mit einem Typen aus der Branche zusammen war, Spieleredakteur oder Spieleproduzent, schlag mich jetzt tot, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben einen Reddit, da könnt ihr gerne, wenn ihr ja. So eine Linkliste habt, gebt die uns gerne. Also es ist ein sehr komplexes Thema, ja. aber es ist, also das Fazit ist quasi, Frauen in der Spieleindustrie fühlen sich oft von den oft männlichen Spielern oder generell von der Branche an sich sexistisch behandelt. Die Männer, ähnlich wie wir das bei Star Wars jetzt gerade sehen, sehen sich in ihrem Hobby irgendwie von Frauen da rausgedrängt. Sieht man jetzt gerade bei Battlefield 5, wo es jetzt im Zweiten Weltkrieg auch Frauensoldaten genau. spielen. Da rasten die Leute aus. Ja, ja. Es gibt Petitions, dass man die Frauen wieder rauslöschen soll. Es gibt Leute, die jetzt schon sozusagen Aufrufe starten, dass einfach die gesamte Community nie weibliche Charaktere auswählen soll und Leute, die weibliche Charaktere auswählen sollen, dann gemobbt werden. Also wenn jemand eine Frau spielt, sollte man denen einfach keine so Munition, abartig. Man soll die nicht mehr heilen, weil sie eine Frau sind. Also so skurril, weil Leute sagen, so es ruiniert ihr Spiel, dass man weibliche Charaktere spielen kann. Das ist halt was die meisten, wir würden jetzt das Thema zu weit aufmachen, aber ne, ja. wie krass sich die Menschen bedroht fühlen, die Männer bedroht fühlen davon, dass eine Normalität hergestellt werden soll. Ja, das ist ja nicht mal so, dass jemand sagt so, okay, wir drücken jetzt überall die Frauenkarte rein, bis es euch zum Hals rauskommt, sondern das ist einfach ein normaler Status quo, der bisher nie existierte, dass eben in allen Spielen beide Geschlechter auswählbar sind. Das Argument ist halt, ich würde es verstehen, im Zweiten Weltkrieg gab es wenige weibliche Soldaten oder wenn bis überhaupt gar keine. Wie ruiniert das denn ein Spiel, wo du mit C4 deinen Panzer in die Luft sprengst, um damit in den Jet reinzufliegen, wo du dann in 1000 Meter Höhe aus dem Jet rausspringst und mit dem Sniper Rifle im 360 jemand unten abschießt. Wo du durch die Rüstung nicht erkennst, was das für ein Geschlecht ist. Das gab's auch nicht im Zweiten Weltkrieg. Nee, viel besser finde ich es irgendwie so, wenn die kein Geschlecht hätten oder wenn so Cis und so Sachen noch als Geschlechter auswählen. Weil das würde, ich glaube, die Leute. Cis ist das Normale. Ja, ja, ich glaube auch. Aber ich blick aber auch nicht mehr durch. In jedem Fall ist es. Also das heißt normal, war völlig falsch von mir, das jetzt zu sagen. Das darf man nicht sagen. Lass uns dieses Thema bitte nicht aufmachen, ganz ehrlich. Cis ist quasi das von der Gesellschaft als aktueller Standard genormte. Also ein heterosexueller Mann und Frau, das ist, glaube ich, Cis. Genau. Ich glaube, dann würden die Leute wirklich auf die Barrikaden gehen. Oh, wir tun sie jetzt, aber also dann wäre es wirklich so, dass dann ein richtiger Shitstorm losbricht. Nichtsdestotrotz, hier in dem Fall ist es halt so, dass ArenaNet die Jessica am nächsten Tag wohl hineingebeten hat ins Büro und sie gefeuert hat. Und nicht nur sie, sondern auch einen Kollegen, der auf Twitter Für sie eingestanden ist, aber auch gar nicht in irgendeiner Form militant oder böse, einfach nur gesagt hat so, hey Leute, das ist halt nicht so schön als Frau in der Spieleindustrie. Ja, chill und mal sie ein bisschen, hat, so. Ja genau, er hat so ein paar Sachen gesagt, die wir hier ja auch schon häufiger mal gebracht haben, nämlich sie hat nicht nach seiner Meinung gefragt. Ich verstehe auf der einen Seite ja immer die Leute, ne, also der Typ, der ihr dann schreibt, egal wer, ob es jetzt ein Deroy ist oder irgendwie Hans-Peter Wurst aus Kleinen Knutzenfingen, für den ist das dieser einmalige Event, der denkt sich da vielleicht gar nichts dabei und jemand wie Jessica Price, genau wie ich das ja auch in der Vergangenheit gesagt habe, wenn du das 11-mal liest, 111-mal oder 1111-mal, ab einem gewissen Punkt reicht eine Sache, die überhaupt keinen Grund darstellt, dich so zu triggern, dass du vielleicht über the edge drüber kommst. Und das ist bei ihr offensichtlich der Fall gewesen. Und ich verstehe, wenn das sich die Community irgendwie aus dem auf den Schlips getreten gefühlt irgendwie. Also ich finde, ich verstehe nicht, wie tausende Spieler, weil wenn Deroir gesagt hätte, ey, was ist denn das für ein Ton? Es ist eine Sache. Aber wie die gesamte Community im Reddit ausrasten kann. Um eine Firma, also die Leute haben gerade die Karriere dieser Frau ruiniert, weil sie einen schlechten Tag hatte, ihre Antwort war scheiße, aber das war jetzt, sie hat niemanden, also klar, sie hat gesagt, das nächste Arschloch, okay, das ist vielleicht ein bisschen beleidigend. Ja, ist doof. Aber und es ist sicherlich auch nicht fördernd als Unternehmen, die ja auf ihre Spieler und auch auf ihre Community auch so ein bisschen angewiesen sind, gerade bei einem Streamer, der sogar im Spiel verewigt wurde, auf dessen Feedback man ja sicherlich als Spieleunternehmen auch in gewisser Weise hören sollte und hören muss. Aber deswegen quasi dafür zu sorgen, dass jemand gefeuert wird, der jetzt wirklich kein Verbrechen begangen hat, sondern der im persönlichen Umfeld auf Twitter eine Sache geschrieben hat, die nicht gerade sehr, sehr. Aber die ist keine Community-Managerin. Wenn der Community-Manager sagt, hört mir auf, mir Feedback zu geben, dann hast du vielleicht ein Problem. Aber wenn irgendeine Autorin, die ja eigentlich gar nicht groß mit den Spielern interagieren muss, da sagt sozusagen. Und wenn dann also so eine Entgleisung dafür sorgt, dass eine ganze Community Sammelthreads erstellt, in denen sie die Erschaffer des Spiels praktisch nötigt. Erpressen. Also Leute haben Threads haben geschrieben, gepostet, ich werde nie wieder Geld für dieses Spiel ausgeben, bis die Frau gefeuert ist. Das wird dann tausendfach hochgevotet. Ja. Also und im Gamergate-Forum, ich glaube Kotaku in Action oder For Action heißt das. In Action, glaube ich. Kannst du zahlreiche Postings nachlesen, wo es dann so, endlich ist die weg, die hat in der Vergangenheit schon genervt, weil sie ist eine Frau oder natürlich, weil sie halt sehr feministische Sachen auf ihrem Twitter-Account geschrieben hat. Aber das ist gleich noch ein Kollegen mit erwischt. Und sie hat ein Interview gegeben bei Polygon, wo sie nochmal die genauen Details der Kündigung dargelegt hat. Da schreibt sie, dass der Boss extra mit reingekommen ist, mit einem Human Resources-Typen. Und der ihr dann Adam gesagt Jensen hat, ist rausgekommen. Hey, wir hatten echt ein gutes Verhältnis und wir haben hier richtig geile Arbeit gemacht. Also er meinte zu ihr, deinen Job hast du richtig klasse gemacht und du hast das jetzt alles zerstört. So, und ich denke mir, wow, also jemanden, der gute Arbeit macht, zu entlassen. Ja. Weil da hätte man auch mit einer. Ich hätte mich als Firma, ich fände, ich wäre der viel schönere Weg gewesen, zu sagen, so Leute, ihr habt recht, das war nicht cool, hier ist eine Entschuldigung von ihr. Das war keine gute Antwort, es tut uns leid, wir machen jetzt demnächst mal. Du machst dich ja auch erpressbar für die Zukunft. Du machst dich mega erpressbar. Es gibt sogar einen Reddit-Thread, der inzwischen gelöscht wurde von einem User, der meinte so, Leute, also er meinte jetzt im Hintergrund, er wollte eigentlich nur der Community so ein bisschen Spiegel vorhalten, aber es wurde halt direkt auch wirklich von der Community zelebriert. Da hat jemand gepostet, hey Leute, wir haben es geschafft. Wir können als Community jetzt jeden Dev feuern. Wenn irgendjemand uns als Community, wenn die Firma nicht das macht, was wir als Community wollen, können wir dafür sorgen, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, gefeuert werden. Und die Community ist ausgerastet. Meine so, ja, geil, endlich kriegen wir das, was wir wollen. Jetzt können wir die erpressen, voll super. Ich finde in dem Zusammenhang am allerschlimmsten, das Statement, das ArenaNet gepostet hat. Die haben nämlich dazu geschrieben, wir haben mit Besorgnis feststellen müssen, dass zwei Leute aus unserem Kreis sich daneben behalten haben und diese Attacken auf unsere Fans können wir nicht dulden. Und ich dachte so, Alter. Weil wer attackiert wurde, sind die beiden. Also es gab eine Sache, die man, ein einziger Tweet, den man vielleicht als beleidigend interpretieren könnte. Aber auch das sozusagen, das ist eine Sache, das klärt man dann mit dem Typen selber, der davon betroffen ist, ob ihn das wirklich tatsächlich überhaupt tangiert. Weil, wie gesagt, er hat ja einen Tag vorher noch gesagt, wie geil er die findet. Und hat auch auf diese Antwort von ihr, hat er auch sehr deeskalierend reagiert. Also er hat jetzt nicht geschrieben, so, was soll das? Du bist voll scheiße, wie antwortest du mir? Er hat einfach gesagt, ey, sorry, war nicht so gemeint. Und wenn du mein Feedback so interpretierst, dann ziehe ich mich jetzt hier aus der Diskussion zurück. Also ich hatte auch aus dem Polygon-Interview geht hervor, dass auch Jessica Price, die hat auch ein Problem mit sich und ihrer Welt. Also was du meinst, sie sagt zum Beispiel, der Boss von ArenaNet sei reingekommen und das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, weil normalerweise kommt nur der Human Resources-Typ mit rein. Aber er wollte mir als Frau, weil ich eine Frau bin, seine Stärke als Mann beweisen und nur deswegen ist er reingekommen. Ja, und das ist halt so, Puh, also da dreht man sich die Welt aber auch Der ist reingekommen, weil er als Boss wahrscheinlich selber sich dafür schlecht gefühlt hat, dass es so weit gekommen ist. Ja, oder aber, wie viele Fälle gibt es auch so, also, wo du so einen Shitstorm, wo du dann halt selber erklären musst, auch vielleicht wegen arbeitsrechtlichen Konsequenzen musst du reingehen und sagen so, da aus diesem Grund grobes Missverhalten. Also im Gegenteil, also ich glaube, wenn ich in der Situation einfach von irgendeinem Typen gefeuert werden würde aus dem Human Resources und die Geschäftsführer dann nicht mehr in irgendeiner Form Stellung zu beziehen, das hätte mich, glaube ich, mehr angepisst. Also wahrscheinlich hätte sie dann auch gesagt, so, oh, jetzt hat er als Mann hier nicht mal die Eier in die Hose, mir selber zu sagen oder was weiß ich. Also ich glaube, du kannst das dann, also ich glaube, die ist sicherlich nicht unkompliziert, weil sie eben, also sie hat ja recht, das finde ich immer so schlimm, das haben wir auch schon bei Susie Grimes oder so ja schon mal besprochen. Ich finde es so schade, wenn Leute, die eigentlich Recht haben und eigentlich sich durch den Ton und die Art und Weise, wie sie Dinge rüberbringen, ich habe jetzt die Tage, ganz anderes Thema, aber ich hatte jetzt wieder ein Video von KuchenTV zu der Unge- und Gronkh-Sache gesehen und gibt auch da wieder viele Fakten, da hat er recht, aber die Art und Weise, wie er es erklärt und vorbringt, sind dann Dinge, wo ich mir hundertprozentig immer wieder erklären kann, warum die Dislike-Rate so hoch ist. Und Susie Grimes ist ein gutes Beispiel. Wenn du unbedingt provozieren willst oder halt in dem Fall überall den großen Kriegsfeldzug gegen die Frau als Ganzes siehst, dann lockst du halt leider solche Schädlinge, in den Gamergate-Foren herum. Aber das ist lustig, weil das spielt sich ja so ein bisschen zurück. Also sie sieht die Welt so, tweetet deswegen sowas. Und das, was sie bekommt, sind Leute, die wirklich das sozusagen als Feldzug gegen sich selbst sehen. Das ist das Bittere an der Sache. Genau. Also, die ziehen sich da irgendwie so gegenseitig an. Sie sieht das als Feldzug gegen Frauen. Die Gamergate-Community sieht das als Feldzug gegen Männer. Jetzt haben die beiden sich lieb und können sich gegenseitig hassen. Also, es ist echt krass. Jetzt, ich meine, der gewonnen hat im Grunde sie, muss man sagen. Sie ist zwar aus dieser Branche rausgetrieben worden, aber ich glaube, das tut ihr als Mensch auch einfach gut aus diesem toxischen Umfeld, weil diese Communities, das sieht man ja immer wieder, das Thema Communities und Fandom ist gerade ein ganz großes, weil man sieht es am Thema Star Wars, wie toxisch das werden kann. Also das ist lustig, weil ich finde, um einen ganz anderen Bogen zu spannen, ich liebe das Internet, aber man sieht das auch in der Politik, dieser anonyme, ich weiß gar nicht, so ein Katalyst aus der Möglichkeit, jetzt jeden über Twitter und Reddit und was weiß ich zu mobilisieren und zu erreichen und durch Fake-Accounts oder auch nicht Fake-Accounts einfach durch eine sehr laute, vielleicht auch gar nicht Masse, sondern Minderheit, die aber halt einfach, ne, weil die sich beschweren, sind immer die lautesten. Also siehst du ja auch bei irgendwie Reviews auf Yelp oder was weiß ich, niemand nimmt sich die Zeit, eine positive Review hinterzulassen, sondern ich mache das sehr selber bei mir. Ich würde doch nicht beim Customer Service anrufen und sagen so, hey, voll geil, dass mein Internet durchgängig funktioniert. Sondern ich rufe da an, wenn es nicht funktioniert, und dann rege ich mich auf. Das ist in allen Bereichen so. Und gerade bei diesen Communities, wo es natürlich um Abverkäufe geht und gerade jetzt, wo auch Ich wünsche mir mehr Menschen, die das machen würden. Also der Welt fehlen einfach Leute, die überall sagen so, also ihr Burger hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Die Tomate darauf war knackig. So, das ist einfach so diese aber auch bei, ich finde das auch bei uns, also was ich bei YouTube oder auch beim Reddit und bei Twitter so schön finde, und das könnt ihr auch gerne noch mehr machen, ist dieses positive Feedback. Das ist das, was einen motiviert. Und das ist eine Sache, die finde ich, wir als Content Creator ganz, ganz oft den Leuten voraus haben, dass man eben Kommentare bekommt, wo Leute halt wirklich sagen, hey, war ein geiles Video. Ja, also das muss ich ja sagen, so auf meinem Kanal, als ich damals Schluss damit gemacht habe und die Zahlen dann eingebrochen sind, etc., wobei sie ja nie so schlimm eingebrochen sind, aber so, ne, die Subscriber-Zahlen sind natürlich dann irgendwie dieser raketenhafte Anstieg ist stehen geblieben und die Leute meinen immer, ja, und jetzt, wo es nicht mehr so läuft, wie ist es denn eigentlich? So, einerseits läuft es gar nicht mehr so schlecht, weil die Klickzahlen sind besser als bei manch anderen. Aber was richtig geil geworden ist das Feedback. Hm. Und unter jedem Video tausende Kommentare zu lesen, wo sie sagen, ey, für dein Video lasse ich jetzt alles stehen und liegen, wollte gerade essen, aber ich gebe das Essen jetzt auf. Das ist halt der Knaller. So, ne? Deswegen, mehr Positivität. Was ich noch sagen muss, Guild Wars 2 hat auf jeden Fall einen Subscriber verloren. Ich bin nie einer gewesen, aber ich werde jetzt auch definitiv keiner mehr sein, denn wer sich so verhält. Das hat gar kein Subscriber-Modell, das ist ja das. Ach so. Aber wie zahlt man denn da Geld? Also auch so Dinge kaufen? Oder ja, nicht? Ja, genau. Also quasi krass Cosmetics. Ja, aber gut, kaufen. Das könnt ihr vergessen. Bei mir ist es jetzt durch und Robin wird das auch jetzt lassen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es auch schon lange nicht mehr spiele. Weil, ja, also ich wegen dieser Sache. Wegen Jessica Price und weil sie gefeuert wurde. Du hast es geahnt. Ja, ich kann es jetzt umdrehen. Ich kann jetzt irgendwas behaupten. Um sie wieder anstellen zu lassen. Ja, ich würde sagen, wir kommen über zum nächsten Thema. Wir haben ein viel schöneres Thema jetzt. Wir haben Pädophilie. Pädophilie und sexuelle Belästigung. Wir wollen die negativen, wir wollen jetzt positive Dinge draus. Nein, darüber lacht man nicht. Wir haben einen Vorschlag aus dem Reddit-Forum bekommen. Ich habe davon nichts mitbekommen. Da ist es halt ganz gut, dass wir dieses Forum mittlerweile haben. Nämlich Chris Ingham ist ein Fall aus den Ich wollte jetzt USA sagen, aber ich habe habe ein paar Videos von denen geguckt, haben sie einen sehr britischen Akzent. Und zwar ist Chris Ingham ein Mitglied eines, also er ist Family-YouTuber. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Begriff mittlerweile ist, aber offensichtlich gibt es. Ja, doch, da gibt es viele. Das ist ja schon seit Jay Karl in den alten Zeiten. Da gibt es ja viele, die einfach quasi so ihre Familie vloggen. So, Jay Karl ist so für mich so einer der ersten Großen, der das schon ganz, ganz früh zu YouTube-Zeiten gemacht hat. Wir hatten ja schon immer unterschiedliche Meinungen. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen von einem Chris Ingham angeguckt und allein das Video, wo er die Road to 1 Million Subscribers zeigt und alle seine Kinder vor der Kamera zu sehen sind. Mhm. Und die sind wirklich zum Teil gefühlt 4 und nicht älter. Die dann da reinwinken und in jedem Schritt des Lebens gefilmt werden, das finde ich erschreckend. Auf einer Ebene, die ich zum bisschen widerlich finde. Wir sind da unterschiedlicher Meinung. Kann man drüber streiten. Aber das ist gar nicht der Punkt, weil der Typ ist nämlich tatsächlich sehr widerlich. Ja. Mutmaßlich, muss man dazu sagen. Obwohl, als ich es erst gehört habe, ist natürlich super schwierig in der heutigen Zeit, weil auf der einen, also generell ist es schwierig, mit der heutigen Zeit nichts zu tun, aber in der Zeit des Internets und von Photoshop etc. ist natürlich super easy, irgendwie Beweise zu faken. Und wie man das ja auch bei diesen Communities sieht, es gibt einfach eine Menge Leute, die berühmten Persönlichkeiten schaden wollen. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, gerade jetzt mit der MeToo-Bewegung und so weiter, es gibt so viel Scheiße, so viel sexuelle Belästigung, so viel Übergriffe auf Frauen, die sich nicht melden oder die Jahre später erst zu Wort kommen, eben weil man oft das Gefühl hat, keiner glaubt einem und so weiter. In meinem direkten Umfeld habe ich das so häufig mitbekommen, dass andere, auch YouTuber, Influencer, ihre Machtposition ausnutzen. Ja. Oder nicht unbedingt Machtposition. Vor allem, das finde ich so lustig, man denkt ja, dass, also gerade hat man ja auch bei diesen Fällen mit Louis C.K. und so weiter, mit den Comedians oder so, jetzt mit Terry Crews passiert das ja jetzt gerade. Also der ist ja ein sehr, sehr großer, sehr muskulöser Mann, der sexuell belästigt wurde von einem anderen Mann, der aber in Hollywood in einer großen Agentur, die wirklich also viel Macht hat in Hollywood, eine Position hat und der jetzt wirklich, also angeblich unter anderem, weil er dagegen vorgeht, aus The Expendables rausgeschmissen wurde. Ah. Also war zumindest das Gerücht, dass das mit dem Gerichtsfall zu tun hat. Da gibt es dann tatsächlich Fälle, wo quasi in der Industrie Macht ausgeübt wird. Aber aus Expendables, da ist auch eh keiner mehr. Die sind ja auch Expendable. Die gibt es, das Ding ist ja, glaube ich, wird ja nicht weitergeführt. Aber ich glaube, gerade bei YouTubern, und das siehst du bei ihm jetzt auch, da denkt man natürlich gerade als junger Mensch oft, oh Gott, die sind ja ganz berühmt und machtvoll. Und wenn ich da jetzt irgendwas sage, das ist also, wenn euch sowas passiert ist, dann sagt das auf jeden Fall. Das ist super wichtig, dass man, dass diese Leute nicht ungestraft davonkommen. Und in seinem Fall ist es jetzt angeblich so, es gibt da viele Fotos, Beweise, Videomaterial. Es gibt sogar, sie haben ihn, um zu beweisen, dass sie wirklich auch seine Handynummer haben, haben sie ein Video gemacht, wie sie ihn angerufen haben und zeigt, also das Ganze begann wohl bei einer jungen Dame, 16 Jahre alt, die auf Twitter schrieb, vor 9 Monaten hätte sie eine Zusammenkunft mit ihm gehabt, weil, und das las ich so ein bisschen komisch, also sie schrieb, dass sie in Disneyland war mit ihrer Familie und Zufall, Chris Ingham war mit seiner Familie auch da und Zufall im selben Hotel. Ja. Es las sich so ein bisschen wie Chris Ingham, das hat er ja auch wohl so gemacht, dass er bei Instagram das bekannt gegeben hat und wenn ich vermuten müsste, sehe ich vor meinen Augen ein kleines 16-jähriges Mädchen, das zu Hause sitzt, ihre Eltern anbettelt, jetzt unbedingt auch in dieses Hotel nach Disneyland, weil da ist nämlich ihr Star. Keine Ahnung, vielleicht war es auch Zufall, aber Ding ist, als ich es erst angefangen habe zu lesen, bevor der nächste Tag kommt, dachte ich schon so, Also wenn ich, also ich meine, er hat es natürlich auch öffentlich gepostet, aber wenn ich mit meiner Familie in den Urlaub fahre und jemand wohnt im selben Hotel wie ich, der mich kennt, der mich dann auch noch kontaktiert und sagt so, ey, können wir uns mal treffen, können wir ein Foto machen und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, gerade im Urlaub wäre mir das sehr unangenehm. Ja. Ich finde das einfach ein bisschen komisch, zu sagen, ich treffe sehr gerne Leute auf Events, ich treffe auch sehr gerne Leute mal auf der Straße, aber es gibt schon so Settings, gerade in einem Familienurlaub, wo es mir lieber ist, ungestört und unerkannt zu sein. Und da dann angeschrieben zu werden, so, hey, krass, wir sind im selben Hotel, wie geil, fände ich persönlich sehr komisch. Das fand ich strange, aber dann weil ja viele auch ihre Grenzen nicht kennen, muss man ganz offen sagen. Es gibt die, die sagen, hey, ich wollte dir nur mal ganz kurz sagen, cooler Content, ja, genau, und gehen sofort wieder. Und es gibt die, die Gespräche anfangen wollen. Ja, ja. Und zwar Gespräche, die nicht mehr aufhören. Sehr, sehr lange Gespräche. Und auch immer wieder. Das sind so Überschreitungen von Persönlichkeitsgrenzen. Ja. Da haben offensichtlich einige keine Scham oder kein einfach kein Verständnis für. Chris Ingham fand es aber wohl offensichtlich gut. Sie hat ihm geschrieben, während sie da waren, meinte so, hey, ich bin gerade in dem Hotel, wollen wir uns nicht mal treffen? Und er meinte, ja, geil. Sie sind raus, haben Fotos gemacht vor dem Hotel. Und er hat ihr dann während des gesamten restlichen Aufenthalts in Disneyland immer wieder Nachrichten geschrieben. Ja. Hey, willst du nicht bei mir vorbeikommen? Wollen wir uns nicht heute Nacht treffen? Wollen wir nicht nackt im Pool baden gehen? Soll ich nicht heute Nacht im Zimmer vorbeikommen? Und hat auch wirklich also Wörter wie Hook-up auch dann genutzt. Also dieser Mann, der über 30 ist, wollte zwei oder drei Kinder hat, auch sehr öffentlich seine Beziehung macht mit seiner Frau, hat versucht, ein kleines 16-jähriges Mädchen zu verführen, kann man gar nicht sagen. Also er hat wirklich schon, also es war sehr offensichtlich, der will die einfach. Und sie schrieb dann auch noch, sie war sich nicht so wirklich sicher, ob das sie zu viel hineininterpretiert hat und hat das dann Leuten. Aber das finde ich halt so erschreckend sozusagen. Also, dass sie. Das finde ich im Moment, so das finde ich ehrlich gesagt aber schon gut, wenn überhaupt jemand sagt, so, ich hinterfrage mich erstmal, statt direkt nach draußen zu gehen und zu sagen, oh, klar, sexuelle Belästigung. Das ist klar sozusagen, also es ist auf jeden Fall wichtig sozusagen, dass da nicht sofort mit irgendwelchen Beschuldigungen rauszugehen, aber der Fakt, dass sie, weil ich habe die Dinger gelesen, also das ist, da ist kein Zweifel dran, der Fakt, dass sie sich selber da nicht sicher war, ob ihr Star, das finde ich, also sie ist nachvollziehbar. Sie hat nicht nur Beweis-Screenshots veröffentlicht, sondern auch Mails, die du kriegst dann Benachrichtigungsmails. Ja. Obwohl man auch dazu sagen muss, mit Photoshop super easy zu finden. Nee, es gibt sogar ein Video, da klickt sie auf ihr Handy, auf diese Nachrichten, wird dann auf Twitter verlinkt. Also das wäre ein sehr, sehr elaborierter. Nein, also ich glaube ihr da 100%, weil dann aber auch die Beweislage so krass ist, wenn man dazu sagen muss, was wäre jetzt gewesen, wenn sie diese E-Mails gelöscht hätte oder aus dem Spam gelandet wären oder keine Ahnung was. Wird man ihr dann weniger glauben? Ich finde es nämlich, also nein, sie hat ja ganz klar, und das, was jetzt halt das Krasse ist, ich finde es ganz toll, dass sie damit vorgekommen ist. Ich finde, man muss solche Sachen immer ernst nehmen und das ist wirklich so ein Fall, wo halt im Falle für den Beschuldigten sozusagen, unschuldig bis, was ist das Sprichwort? Innocent until proven guilty, würden die Amerikaner sagen, ist in solchen Fällen super, super schwierig, weil es halt immer das eine Wort gegen den anderen geht. Aber ich finde es. Aber hier ist es nicht mehr so. Also aber hier ist es bei weitem nicht so. Ab dem Punkt, wo sie diese Dinger veröffentlicht hat, auf Twitter hat sie das getan, haben sich dann plötzlich weitaus mehr als nur sie zu Wort gemeldet. Es gab mehrere, die gesagt haben, hey, hier, ich habe Screenshots. Ja, aber auch also ganz krass, also wie gesagt, mit der also anderen, die Telefonnummer von ihm hatten, die gezeigt haben, dass er ihnen auf Snapchat wirklich auch selber folgt. Es gibt Beweisvideos, wo Leute ihn dann anrufen mit dieser Nummer und er dann rangeht. Und es gibt ein junges Mädchen, da ist mir das Alter nicht klar, die sagt auf jeden Fall, sie hat mit ihm geschlafen. Ja, und da ist dann seine Reaktion, da gibt es angeblich ein Screenshot, wo er ihr geantwortet hat und ihr droht, sie hätte doch ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben. Im Wert von 250.000 Pfund. Dass sie nicht drüber reden darf, dass er mit einem minderjährigen Mädchen geschlafen hat. Obwohl ich glaube, in der UK ist mit 16, ist das glaube ich kein Problem, soweit ich weiß. Aber in Deutschland ja eigentlich auch nicht. Also theoretisch, also das ist ja nur in Amerika so, dass du unter 18 das nicht darfst. Aber Ich glaube, mit 16 ist das, also es ist. Ich glaube, du brauchst so unter 18 nicht die Einwilligung von den Eltern oder so. Hallo Mama, kannst du mir kurz dieses Formular unterschreiben, dass ich für diesen Mann schlafen darf? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, für jemanden, der über 18 ist, ist es trotzdem nicht ganz, aber ich bin. Ja, ich glaube, wo es gefährlich wird, ist und das ist halt so eine Frage. In Deutschland ist es, glaube ich, also gerade so bei, wenn du Lehrer bist oder Sportlehrer oder irgendeine Bezugsperson. Genau, das ist halt die Frage. Ist das bei Celebrities auch so? Ich finde, gesetzlich sollte es auf jeden Fall so sein. Sobald du in irgendeiner Form einen Einfluss hast auf die Person, wenn die unter 18 ist, dann sollte das nicht erlaubt sein. Ich habe neulich erst wieder von einem YouTuber, den ich gut kenne, der auch sehr viele Abonnenten hat, der hat mir Nachrichten gezeigt, die ihm geschrieben wurden von einem Fan, die, also das ist nicht mehr nur zweideutig, die hat geschrieben, wollen wir ficken, so Fragezeichen, so ich bin gerade in der Stadt, hast du Bock? So, und das passiert nicht selten. Also, ja, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass du auch solche Nachrichten bekommen hast. Ja. Und ich habe das auch von anderen viel gehört, ich habe von Sarazar gehört, dass er Bilder regelmäßig Auch andersrum, also es gibt ja auch gerade viele YouTuberinnen, die dann gerne mal von 50 Jahre alten Männern irgendwie Dickpics geschickt bekommen. Ja gut, als Frau hast du das, wenn du halbwegs aussiehst, dann hast du es, glaube ich, generell schwierig. In jedem Fall ist es jetzt hier in dem Chris Ingham-Ding so, dass da ein krasser Shitstorm sich entwickelt hat. Also auf YouTube, wenn du nach seinem Namen googelst, findest du, glaube ich, weniger Videos von. Ich habe ja sein Instagram-Profil offline genommen oder privat geschaltet. Von der Familie findest du was gar nichts mehr. Stattdessen hat jeder ein Video darüber gemacht mit seiner Meinung und alle möglichen Beweise, die irgendwie aufgeführt werden. Sowas kann Karrieren zerstören. Also ich weiß nicht, bei Tobaskis zum Beispiel, da gibt es viele Faktoren, aber dass er jemand, der dem von der Ex-Freundin vorgeworfen wurde, er hätte sie missbraucht sozusagen, also wäre abusive gewesen. Der hatte drei Kanäle, die irgendwie jeweils 6 Millionen Abonnenten machen und seine Videos machen jetzt irgendwie 2000 Views pro Video, ne? Also es hat nicht nur damit zu tun, aber der hat alle Aufträge verloren und hat jetzt gerade neulich wieder ein Video gepostet, in dem er quasi so seine Position darstellt und das irgendwie so als Lüge interpretiert. Also deswegen bin ich bei solchen Sachen so immer sehr, sehr. Deswegen bin ich bei solchen Sachen immer ganz vorsichtig. So in dem Fall muss man jetzt wirklich sagen, da sind so viele Leute. Aber das ist so schwierig. So, man auf der einen Seite sagen wir so, ich bin ja ganz vorsichtig, weil man natürlich selber mitbekommt, dass es viele Fans gibt, die crazy sind und die sich sowas reinsteuern. Ne? Die halt sagen, hey, willst du ficken? Und dann sagt er nein und dann wird da ganz schnell eine Sache draus. Aber auf der anderen Seite sozusagen. Ich hatte sowas mal bei Tinder vor vielen Jahren, da bin ich in eine Sache hineingeraten, die richtig gefährlich hätte werden können, weil mein Gegenüber nicht damit klarkam, dass ich keinen Bock hatte. So. Mhm. Und das ist recht schlimm zum Teil. Weil auch die hatte versucht, ein paar Sachen zu machen, die in meinem Privatleben sich dann hineingezogen hätte. Nur weil ich dich wollte. So. Und das, also dachte ich so, was wäre, wenn das nochmal Leute sind, die wüssten, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel YouTuber wäre, der jede Scheiße in die Öffentlichkeit trägt. Ja. Das ist ja das, was ich immer sage, wenn du so ein gläserner YouTuber bist und dich dann halt auch so krass angreifbar dadurch machst, weil Leute wissen, wer sind deine Familie, wo wohnst du, was machst du, was sind deine Gepflogenheiten, wo bist du gerne, wo ist er gerne? Ja, oder zum Beispiel stelle ich mich da auch einfach mal hin. Ein Beweisvideo mit deiner Handynummer. Deine Handynummer war ja lange Zeit sozusagen, deine alte, auf irgendwelchen Doxing-Webseiten, weil hier es gibt ja, glaube ich, keinen YouTuber, dessen Nummer nicht irgendwann mal oder Adresse irgendwann angeblich geleakt ist oder bei einigen ist es ja auch real. Mit so einer Adresse oder mit so einer Nummer, was du für Scheiße anstecken kannst. Swatting, Doxing, alle möglichen Sachen. Und deswegen, also auf der einen Seite halt also als Creator-Perspektive zu sagen, so, oh, warte mal, wir kennen Fälle, wo Leute bewusst versucht haben, Leuten zu schaden. Auf der anderen Seite muss man, sie hat 9 Monate gebraucht, damit jetzt sozusagen rauszukommen. In der Zeit hat er vielleicht das bei 10 anderen 16-jährigen Mädels gemacht. Ne? Also deswegen ist es ist super schwierig, immer möglichst viele Beweise sammeln und auch wenn man keine Beweise hat, zur Polizei gehen, sowas anzeigen, öffentlich machen, dass jemand sowas macht. Es ist einfach eine super schwierige Position, finde ich. Und deswegen kann ich, also in dem Fall großen Respekt vor dem Mädel, die das öffentlich gemacht hat. Vor allen, die das jetzt öffentlich gemacht haben. Ja, der Typ ist einfach creepiger, crazy Arschloch. Ich meine, hat jetzt niemanden vergewaltigt, ne? Aber trotzdem, das waren 16-jährige Mädels, an die er sich daran gemacht hat. Wie gesagt, auch da, es ist immer schwierig zu sagen. Also ich bin jemand, der normalerweise sagen würde, es gibt jetzt keine Beweislage, die so erdrückend ist, oder es gibt keinen. Also ich glaube, er hat nichts Strafbares gemacht. Also ich weiß nicht, das nicht. In dem Fall, weil wenn das in einem Land passiert ist, wo das Alter, in dem man quasi Geschlechtsverkehr haben darf. Die Frage ist, wie gesagt, mit der geschlafen hat, ob die überhaupt minderjährig ist. Ich glaube, es ist eher so, er schreibt auch in der Nachricht an diese eine, mit der er geschlafen hat, die er dann bedroht. Was ist denn mit meinem Ruf? Was ist mit meiner Familie? Was ist, wenn meine Frau mich verlässt? Und das ist, glaube ich, eher das Ding. Wenn du so ein Business hast, wo du davon abhängig bist, dass die Alte bei dir bleibt und dass die Kinder dir nicht weggenommen werden, weil sonst dein Family-Entertainment-Scheiß-Ding da auseinanderbricht, dann solltest du verdammt noch mal deinen Schwanz in der Hose lassen und vor allen Dingen nicht auch noch nachweislich. Das ist ja so ein Ding, was mir schon geschrieben wurde. Und ich dachte mir immer, wenn du da jetzt antwortest, dann ist das schwarz auf weiß ein Beweis, der gegen mich irgendwie ins Feld gebracht werden sollte. So, wenn mir irgendwelche untenrum Bildchen geschickt werden, da schicke ich doch nicht meinen Schwanz vorbei und kann mir den dann nächste Woche bei Twitter live angucken oder so. Und wer weiß, wer dann dahinter steckt. So. Und da denke ich mir, denkt so ein Typ mit über 30 Jahren nicht mit? Anscheinend nicht. Naja, kommen wir zu dem nächsten Typen, der nicht mitdenkt oder vielleicht auch doch. Gab jetzt ein Interview, das gerade in den Trends ist. Genau, auf Platz 2 in den Trends kann man sich gerade Young Horn. Ja, da freuen sich jetzt die ganzen österreichischen Zuschauer oder Schweizer Zuschauer. Nee, ich glaube, das ist Schweizer Fernsehen, aber österreichischer Rapper. Also die ganzen Zuhörer, die nicht aus Deutschland sind, können sich jetzt freuen. Ich weiß nicht, kennst du Young Horn? Nein. Ja, also ich mach dir, werde dir kurz einen seiner Hits vorspielen. Ich finde es das gerne, dass er Horn heißt. Das ist sein letzter Hit. Guter Song. Also der ich will gar nicht, ich kann gar nicht sagen, was es ist. Es ist so eine Mischung aus Stöhnen, Schwafeln und ich glaube Drogenrausch. So Mumble-Rap ist das ja. Mumble heißt das so? Mumble-Rap? Auf Englisch heißt das Mumble-Rap. Ich weiß nicht, ob das, was er macht, wirklich Mumble-Rap ist. Das ist das, was er macht. Das ist ein Rapper auf jeden Fall. Mit Beats, die so auch in so ein, was weiß ich, wenn du beim Zahnarzt Angst hast und jemand will dich einschläfern, dann wird dir so ein Beat vorgegeben. Ist es so sehr, sehr so trappig, ne? So aber so langsamer. So Autotune. So Minimal Trap oder wenn es das überhaupt gibt. Ahnung. Und da mumbelt er dann drüber. Ja. So, auf jeden Fall ist muss man nicht mögen, gibt aber jede Menge Fans davon. Ich saß neulich in der Runde mit einem sehr jungen YouTuber, der meinte, Leute, habt ihr schon das neue Album von Young Horn gehört? Und alle, ach so, echt? Alle über 11 guckten sich an und sagten, ist nicht so meins. Okay. So, und also die Kids stehen mega auf denen. Spannend. Okay. Und er ist aber so eine Figur, die, also ich finde, der halt sieht halt aus so wie so ein typischer Berliner Mitte-Hipster. Kommt auch aus Wien, ist wahrscheinlich auch so ein Ding. Wiener Hipster. Vielleicht, ne, so, also die Klamottenauswahl ist komisch, der Haarschnitt sieht aus, als hätte ihm mir einfach eine Salatschüssel auf den Kopf gehauen und dann die Schere ringsrum angesetzt. Dann hat er eben so diese eine Kiffer-Attitüde. Ne? Der sieht immer aus, als wäre er high. Und letztes Jahr hat wohl der Schweizer Rundfunk mit ihm ein Interview geführt, in dem er rüberkommt, als hätte er ADHS und und Koks im System. Oder alles, alle Drogen gleichzeitig. Antwortet völlig wirr, völlig hanebüchenen Kram und zusammenhanglos und dann aber doch wieder, also du merkst, er ist nicht doof, aber er hat irgendwie. Es kann auch eine Rolle sein, die er spielt. Wer weiß, also ich glaube, also er gibt wohl generell nicht viele Interviews und vielleicht deswegen. Kann natürlich sein, dass das irgendwie so ein Ding ist, er wäre nicht der Erste, der das Moneyboy ist Berühmt. Ja, wohl Moneyboy ist, dann ist noch viel klarer, was die Kunstfigur dahinter sein soll, bei ihm habe ich es noch nicht so richtig rausgeschlüsselt. Aber wobei man seine Kunstfigur nie hat wirklich brechen sehen. Der ist zwar irgendwann mit den Jahren extremer geworden. Am Anfang hat er in Interviews auch noch klare Antworten gegeben, irgendwann dann nicht mehr und nur noch Bullshit von sich. Young Horn kenne ich jetzt nur so. Obwohl, es gab halt, also um auf das Interview zurückzukommen, es gab ein Interview letztes Jahr, wo er halt völlig crazy dahergekommen ist, durch die Gegend gehüpft ist, quasi sehr, sehr ADHS-mäßig wirkte. Das haben die zusammengeschnitten und das als so mega skurriles Interview verkauft. Das haben sie eben nicht zusammengeschnitten. Genau, sie haben es zusammengeschnitten, haben dann aber eine ungeschnittene Version zusätzlich hochgeladen. Und das muss ihn wohl verärgert haben, weil das nicht abgesprochen war. Und sie haben ihn, also das Ding ist, was ich so spannend finde, sie haben ihn halt auch in den Beschreibungstext und auch auf ihrer Website als ein völlig crazy ADHS-Drogentyp dargestellt. Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, ich fand das Interview gar nicht so schlimm. Der wirkt halt sehr strange, aber der ist halt vielleicht einfach ein stranger Typ. So, ich hätte das jetzt nicht so, ich finde auch so völlig als das verrückteste Interview aller Zeiten oder so, wie die das genannt haben. Also völlig. Der journalistische Ethos gebietet auch so ein bisschen, dass du dann einfach schreibst, Interview mit. Ja. Ne? Und der Zuschauer kann sich ja selber zusammenreimen, genau, wie er das findet. So, ne? Also du schreibst jetzt bei einer Madonna auch nicht jedes Mal dazu, die verruchte Madonna gibt ein Interview, sondern die Art und Weise, wie sie halt sich gebiert, das kannst du dir dann selbst irgendwie noch aussuchen. Auf jeden Fall hat er jetzt wieder ein Interview gegeben, wieder mit denen. Die Umstände davon sind immer ganz interessant. Also das Video ist jetzt in den Trends, weil er in dem Video den Interviewpartner komplett vorführt. Ja. Also das Interview beginnt und was ich interessant finde, ist der Artikel, den der Schweizer Rundfunk dazu gepostet hat. Denn der Typ vom Schweizer Rundfunk, der das Interview mit ihm führt, schreibt darin, dass sie sich wirklich um aller Macht um dieses Interview bemüht haben. Und Young Hearn. Ja, weil das letzte war das erste virale Ding, was sie, glaube ich, je hatten. Genau, und Young Hearn hat wohl gesagt, nein, er will mit ihnen kein Interview machen. Durch die Agenten wurde es gesagt und er macht ja sowieso wenig. Und dann haben sie Druck gemacht auf die Agentur. Und irgendwann war im Rahmen des Frauenfeld, heißt es, glaube ich, das Festival, auf dem er auftrat. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, machen wir doch. Sie waren total happy und hatten sich aber als Clou überlegt, weil der ja eh doof ist oder auf Droge, erinnert er sich an die Fragen nicht mehr. Wir stellen ihm nochmal dieselben Fragen wie im letzten Jahr, um ihn ganz klar zu provozieren. Und was man dazu sagen muss, und das Lustige ist, die als Journalisten, Musikjournalisten oder was auch immer, stellen sich halt so als so da, als wenn so, was für ein stranger Typ, was gibt der für komische Interviews, voll der seltsame Mensch, voll geil, wir wollten ihn nochmal vorführen. Und was ich so lustig finde, ist, auch wenn der Typ keine gute Musik macht oder so, aber ich finde seine Reaktion als Celebrity eigentlich richtig schön. Ja, ich auch. Weil die Fragen, die sie ihm stellen, so eine sind Kacke sind. Die dümmsten. Also, wenn du Frage ist, wenn du eine Superkraft haben könntest, was wäre die denn? Das ist eine der schlimmsten Scheißfragen, die es gibt. Und es ist, glaube ich, das verärgert. Das verärgert ganz viele Stars, habe ich das immer wieder mitbekommen. Das sind so Fragen, die hörst du natürlich zigmal, tausende Male. Ja. Und irgendwann hast du einfach die Schnauze voll, deswegen gehen mir einige das nicht mehr. Lustig. Also, klar, wenn du jetzt einen guten Comedian fragst, und der hat eine richtig geile Antwort darauf. Okay, dann schmunzle ich vielleicht beim Lesen des Interviews. Aber was soll mich als Fan denn interessieren, was der für eine Superkraft haben will? Weil die meisten Antworten sind immer so, ja, ich würde gern fliegen können. Bin ich schneller beim nächsten Tour. Das ist so, irgendjemand hat sich mal ausgedacht, dass das hier so ein New-Age-Journalismus sein könnte, wo man halt so künstlerisch anspruchsvolle Fragen stellt. So, also wenn du ein Gefühl sein könntest. Das ist so ein bisschen so Buzzfeed. So, das sind die Top 10 Superkräfte, die Stars gerne haben würden. So. Das ist dann irgend so ein halb virales Video, was dann bei Watch Mojo oder so läuft. ich finde ja, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, wer ist der Schweizer Rundfunk, um festzulegen oder zu bestimmen, was normal ist. Ich finde das ja immer ganz, ganz furchtbar, wenn da Leute kommen, die so ein bisschen anders in Anführungszeichen sind. Der ist schon hart auf Drogen in beiden Videos, würde ich sagen. Wer weiß. wirkt zumindest. Aber man muss halt offen sagen, so, ich finde ja anders immer super spannend. Und auch wenn seine Musik, wo ich dann nicht mehr sagen kann, so, ja, ist jetzt nicht mein Geschmack, finde ich jetzt anders, aber er als Person ist halt wahnsinnig strange, aber er kommt uns nur strange rüber, weil alle doch immer voll durchgenormt sind, gerade in der Öffentlichkeit. Und die großen Stars in Amerika, Taylor Swift. Ja. Ich habe neulich erst ein sehr interessantes Interview gelesen von Trent Reznor. Ich bin großer Fan von Trent Reznor, macht mittlerweile viel Filmmusik auch, hat dafür einen Oscar für das Social Network bekommen und war früher bei meiner Lieblingsband, den Nine Inch Nails. Oder es macht die auch immer noch. Und der meinte, was er so furchtbar findet an dieser durchgenormten Scheiße, dass du halt so Leute hast wie Taylor Swift, die so glatt gebügelt, wie sie sind, sind sie einfach riesengroß. Aber diese Größe, nicht nur, dass sie einfach wahnsinnig glatt sind, sondern sie nutzen diese Popularität dann nicht auch mal, um auf gewisse Themen aufmerksam zu machen. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er dieses This is America von, wie hieß er denn gleich? Childish Gambino. Childish Gambino, dass ihm fast die Tränen gekommen sind, weil er gesagt hat, er hätte gar nicht gedacht, dass es noch Musiker gibt heute oder Künstler, die gewillt sind, zum Denken anzuregen, eine zweite Ebene oder eine dritte Ebene in ihre Musik oder auch die Videos zu bringen und dann auch noch anecken wollen. Ja, und dann noch Erfolg haben damit. Und dann auch noch Erfolg haben. Und das hat ihn total, total fasziniert. Und da dachte ich wieder zurück an dieses, an diese Bilder von Dougie B's Hochzeit. Mit diesen ganzen YouTubern, die diesen ganzen Strahlemännern mit Sami, mit wie sie alle heißen, die alle dabei waren und die auf ihren Kanälen niemals irgendwas ansprechen würden. Ob jetzt auf Twitter, auf Instagram oder so, ne? Die Gelegenheit nie nutzen würden zu sagen, ich habe hier eine Reichweite und da tue ich was dafür. Du hast in vereinzelten Fällen die Mädels, die sagen, oh, Tierversuche finde ich nicht gut. Das ist dann aber meist auch schon das höchste der Gefühle. Aber alles, wo man, das ist so, auch wenn es affig klingt, wenn ich das sage, Tierschutz ist so ein Wohlfühlthema. Politik wiederum oder Themen, wo auch, wo einfach zwei Seiten, wo zwei sehr starke Gegenpole zum Teil existieren, wo deine Meinung eben auch kontrovers aufgefasst werden könnte, die werden in den allerseltensten Fällen vertreten. So. Und jetzt sind wir weit abgekommen. Ich finde nur dieses Normalsein, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ich finde, es gibt so viele normale, es gibt so viele große, glatte, die kotzen mich alle an, deswegen bin ich froh, wenn dann mal so einer wie der ist, der sich in so ein Interview setzt und den Interviewer richtig schön spüren lässt, du alter Sack, halt dein Maul, ich mache jetzt halt, was ich will. Ja, aber so alt ist er gar nicht, aber ich weiß auch nicht, wie. Aber was ich so spannend finde, ist, dass ich, die haben dieses Video gepostet, auch mit so einer Anmoderation und noch einem Text auf einer Website dazu, dass es so ein bisschen so darstellen lässt, als würden sie gerade zeigen, wie strange dieser Typ ist. Führen sich dabei, finde ich, aber als Journalisten und als Rundfunk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, gerade in dem Moment eigentlich mehr selber vor, als sie den Künstler vorführen. Er schreibt auch, der Typ schreibt in einem Schweizer Rundfunkartikel, dass er, auch wenn er sich komplett demontiert, indem er das Video online stellt, ihm das wichtiger war, das zu zeigen. Und ich denke mir so, dir war wichtiger, dass du Die Klicks waren wichtig. Ja, vielleicht ist aber auch die Aufmerksamkeit. Also vielleicht ist es auch so, für die 15 Sekunden Ruhm, alle schreiben meinen Namen, weil ich ein Depp bin, kann ich das jetzt hier mal machen. Der Witz ist ja, dass ich das immer wieder auch in meinem Umfeld, als ich noch Journalist war, selber noch mitbekommen habe. Ich habe da ja viel in Filminterviews gesessen. Und ich fand das damals sehr interessant, weil ich damals mir die Empire aus England geholt habe. Und die Empire hatte einen Feature, wo sie die Interviewfragen des Monats vorgeführt hat. Und da waren ganz oft, es war eigentlich so ein harmloses Feature, weil da, die haben einfach, wenn sie auf so Presseveranstaltungen eingeladen waren, mitgeschrieben. Und haben so Fragen, die clever waren, haben aber auch hinten immer so Anschuldigung haben sie dann da so ein paar Sachen reingeschrieben, wo du merktest, so, Alter, was ist denn da los? Und dann habe ich mir gedacht, das müsste ich eigentlich auch mal machen. Also ich finde es aber auch zur Verteidigung der Journalisten oder generell von diesem Art von Journalismus. Ich habe es auch selber schon erlebt. Also wir haben zum Beispiel bei Nerdscope ganz am Anfang, wir haben einmal ein Interview gemacht und uns dann entschieden, es nie wieder zu tun. Genau. Das war für Hitman. Da haben wir den Hauptdarsteller, dessen Name mir gerade entfällt, der auch bei Homeland mitspielt. Also der Hauptdarsteller, der Hitman spielt, den haben wir interviewt. Und Rupert Friend. Fiend, glaube ich. Fiend, so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, den haben wir interviewt. Und ich fand es super schwierig, mir da gute Fragen auszudenken. Ja. Weil das Ding ist, das meiste weißt du schon, wenn du dich wirklich informierst. So ist dann, klar, es ist schön für das Video, das nochmal ihnen sagen zu hören. Aber er kriegt das ja auch 100-mal gefragt. Ja, du hast wirklich in dem Interview gemerkt, ich bin reingekommen. Und du hast halt gemerkt, der hat heute schon 70 Interviews geführt. Der hat in der ganzen Promotour schon 100.000 Interviews geführt. Und du kannst ihm halt als Gaming-Magazin auch nur dieselben Fragen so, hast du Hitman schon mal gespielt? Du kannst ihm auch keine guten Fragen stellen. Ich weiß, aber erzähl mal. Ich war neulich bei der Pressekonferenz von Deadpool, wo halt auch die Hauptdarsteller da saßen und dieses Frontal-Ding, da sitzen da 100 Journalisten und melden sich und dann sagt Ryan Reynolds so, hier da vorne in der ersten Reihe, was ist denn deine Frage? Und Gott, sind diese Fragen dumm. Ja. Also da weiß ich auch nicht, was für Content man da daraus machen möchte. Das interessiert auch niemanden. Leute wie Ryan Reynolds oder auch Josh Brolin oder auch, ich glaube, die Zazie Beetz waren auch dabei, also die drei Darsteller waren da, die haben das komplett gerettet. Will Smith ist auch so einer. Weil sie einfach richtig lustig und geil dann interagieren, miteinander eigentlich mehr reden als mit den Journalisten und diese dummen Fragen dann durch richtig kreative, geile Gags wieder retten und dann wird es wieder unterhaltsam. Aber es wird nicht unterhaltsam, weil die Journalisten keine Frage gestellt haben, die gut war. Das mag ja auch ab und zu mal dazwischen sein. Aber danach, das fand ich richtig schön, hatten wir die Möglichkeit mit der Zazie Beetz, eine deutsche Darstellerin, sie kommt aus Deutschland, spricht Deutsch, nochmal privat zu reden. Und da saßen wir dann einfach in einem Raum und sie hat uns einfach was erzählt und wir haben einfach uns unterhalten. So. Weißt du, da ging es ja nicht um irgendwelche Fragen stellen. Ohne Mikrofon. Sondern wir haben einfach uns mit ihr unterhalten und haben einfach halt so die Möglichkeit gehabt, einfach mal mit einer deutschen Up-and-Coming-Schauspielerin zu reden, die gerade in Amerika voll den Durchbruch hat, was ja nicht so oft passiert. Und das war richtig cool. Aber mal so über so, wie ist das eigentlich passiert bei dir und so. Das war so ein schönes, einfach nur, weil es für uns interessant war, in einem Gespräch. Aber es war nicht dieses so, wenn du eine Superkraft sein könntest oder ein Sandwich, welches Sandwich wärst du dann? So. Das ist halt so das Ding, also das sind halt häufig Leute, die das über Jahre machen. Da sind halt zum Teil 60-Jährige, die nichts anderes kennen. Und ich habe angefangen bei Gamona 2006, glaube ich, und habe 4 Jahre für die gearbeitet. Und in der Zeit habe ich weiß nicht, wie viele Interviews gegeben oder nicht gegeben, sondern gemacht. Und am Anfang war das voll faszinierend. Ich dachte mir so, ah krass, oh, jetzt sitze ich vor The Rock. Und was ich immer gemacht habe, war, weil ich ja auch wusste, dass diese Fragen immer wieder kommen, habe ich lange überlegt. Also ich wirklich, manchmal war es schon unangenehm, weil ich mir den Kopf zerbrochen habe. Ich weiß noch, vor einem Interview mit Randy Orton habe ich richtig Bauchschmerzen bekommen, weil ich mir wollte auf den Tod keine Frage einfallen, die ich ihm stellen konnte, von der ich dachte, die hat er vielleicht noch nicht gehört. Und dabei waren Interviews wie mit Otto Walkes zum Beispiel, der ein großes Idol meiner Kindheit war. Auf dieses Interview hatte ich mich super gefreut und wirklich vorbereitet. Ich habe Dinge herausgefunden, dass er einen Fußballverein finanziert in seiner Heimatstadt und habe alte Running Gags aus seinen Otto-Filmen vorgetragen. Du siehst ja manchmal auch so Interviews mit sehr gut aufgelegten Stars wie Variety oder so, das häufig macht, die dann Tom Cruise so seine eigenen Memes zeigen. Ja, und so. Ich finde, die Amis sind da viel weit. Also ich bin ein großer Fan von diesen Wired Autocomplete. Ja, die mag ich nicht, weil die sind halt häufig, diese Autocomplete sind, glaube ich, nicht wirklich echt und sie sind halt häufig. Aber es kommen halt oft lustige Reaktionen, weil die Fragen halt dadurch so eine lustige Prämisse haben. Zum Beispiel auch Hot Ones, wo die Stars immer schärfere Hot Wings essen und halt anfangen teilweise zu kotzen und zu weinen und halt nicht mehr atmen können, weil sie so scharf essen und dabei sich halt unterhalten. Oder es gibt da richtig kreative Ansätze. Ich finde es auch ganz toll, wenn man Smosh hat das zum Beispiel mal gemacht mit Emma Watson. Das fand ich auch super süß. Da hatten die halt einer von den Smosh Games Jungs ist halt ein richtiger Fanboy und der war einfach verliebt in Emma Watson. Und die haben den. So Prank-Interviews, ne? Genau, also sie haben ihn, das Ding ist, sie haben ihn in dieses Interview gesetzt und er wusste nicht, dass Emma Watson reinkommt. Und haben ihn aber quasi mit einem Knopf im Ohr quasi so gezwungen, dass er ihr irgendwelche Fragen stellt. Sie war aber, glaube ich, auch irgendwie involviert da drin. Und er hat dann, musste dann halt irgendwie so richtig peinliche Fragen stellen, so ob sie mit ihm auf ein Date gehen möchte und so weiter. Und das war einfach super charmant, weil sie auch das so einfach dadurch, sie haben ihn halt als Interviewer vorgeführt in dem Moment und nicht sie als Interviewpartner und dadurch war es wieder sehr lustig. Die Wired macht so ein Ding, wo sie halt jetzt aktuell haben sie zum Beispiel Michael Douglas im Zuge von Ant-Man 2 seine Karriere nach erzählen lassen. Oder mit Jodie Foster haben sie es noch nicht gemacht und sowas lassen die aber bei so kleinen Sachen hier in Deutschland kaum zu. Da sitzt immer hinter dem Star sitzt immer eine junge Dame, die alles überwacht, was die sagen. Und ich habe dann damals, ich bin desillusioniert gewesen. Im Spielesektor war es so, ich erinnere mich, berühmter Vorfall, ich fliege nach London, um mir GTA 4 anzugucken. Hinterher, nach 10 Minuten, machen sie Aussagen, noch Fragen, natürlich tausende Fragen. Und sie sagen bei allem, ja, wollen wir noch nicht drüber reden, haben wir ja gerade gezeigt. Und alles, worüber sie nicht geredet haben, war praktisch, durfte man nicht fragen, war off limits. So, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und dann gab es die Filminterviews, wo ich häufig da saß. Bei Otto Walkes zum Beispiel, um darauf zurückzukommen, war es so, der war so müde, weil er einen Tag lang durchgemangelt wurde. Das war, glaube ich, zu Ice Age. Und durch war, hat er so kurz angebunden geantwortet, dass gar nichts bei rumkommt. Ich erinnere mich an ein Interview mit Nicolas Cage, der nur Ja und Nein gesagt hat, weil er einfach keinen Bock hatte. Ja. So, und dazu kamen dann Gruppeninterviews, wo ich mit Leuten zusammensaß. Das sind die sogenannten Roundtables oder die Pressekonferenzen. Und da hast du dann halt auch mal so Fälle wie, ne, du kannst Glück haben mit Will Smith, der aus aller, jeder dummen Frage macht ja noch einen Witz. Oder du hast Tom Hardy oder noch schlimmer, James Cameron. Bei Avatar hat dem irgendeiner die Frage gestellt, naja, sag mal, ist das nicht eigentlich Pocahontas in Blau? Und der James Cameron ist ausgerastet. James Cameron meinte so, was willst du? Ich kann dich mal gleich rausschmeißen lassen. Also es war, ist richtig explodiert. Und ich, das war das erste Mal, dass ich lachen musste. Das erste Mal, dass ich mich lebendig in so einer dummen Veranstaltung gefühlt habe. Ansonsten kamen so Fragen wie, ich habe dir das schon mal an anderer Stelle erzählt, bei Watchmen zum Beispiel, Marlene Ackermann, das spielt da die Geliebte von Dr. Manhattan. Mhm. Und wir sitzen im Roundtable und einer der dieser alten, geilen Böcke fragt so, sag mal, dieses enge Kostüm, was du da anhast, hast du das eigentlich im Set dann direkt gewechselt oder also während die anderen zugeguckt haben? Und viel wichtiger, hast du das, das Kostüm auch mit nach Hause nehmen dürfen und trägst es da auch manchmal? Und es war Stille. Alle guckten sie interessiert an. Ich traute mich nicht, ihr ins Gesicht zu gucken, weil ich dachte, ich glaube, in ihr zerbricht gerade alles. Und sie hat darauf ganz professionell geantwortet, so nein, ich habe es nicht mit nach Hause genommen. Ist ja auch dann so ein bisschen unhygienisch. Ich dachte so, diese arme Frau. Ja, ja. So, und dann habe ich irgendwann bei, als ich zu Giga gekommen bin und nicht mehr, da bei Gamona war ich leitender Redakteur und bei Giga war ich Chefredakteur. Das hieß, ich konnte sagen, was passiert. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich glaube, da war es auch so, dass ein Interview wieder war, wo irgendwie der Redakteur nach Hause kam und sagte, was mache ich hier eigentlich? Und habe gesagt, pass auf, wer hat irgendwann eigentlich mal festgelegt, dass diese Interviews, dass die A, jemand interessant findet, weil das könnte ich sagen. Das finde ich auch so spannend. Die hat keiner geklickt. Ja, aber das würde ich auch mal, würde ich mal eine Frage stellen an die Zuhörer gerade. Schreibt das mal gerne auf Twitter oder auf Reddit. Guckt ihr euch Interviews an? Und wenn ja, von wem und warum und was findet ihr spannend daran? Weil ich habe in meinem ganzen Leben, wenn ich mir Interviews angeguckt habe, wirklich nur von richtig guten Interviewern, so amerikanische Late Night von Stars, die ich wirklich mag, ja. wenn die sich geile Sachen ausgedacht haben. Aber darüber hinaus, so ein 0815-Interview, gerade aus solchen Press-Junkets, genau. Habe ich noch nie geguckt. Witzigerweise, ich habe damals, als ich noch bei Gamona war, ist ja nun wirklich Jahre her, da gab es einer der größten Konkurrenten war Gameswelt. Und Gameswelt hat damals ein Format gestartet in Satcoin und genau wie es damals gestartet ist, am ersten Tag, so ist dieses Format noch heute. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen mal gekickt, weil da mir was auf die Startseite von YouTube gespielt wurde und ich dachte so, machen die das immer noch? Und sie machen es immer noch so, die fahren zur E3, gucken sich das Spiel an, filmen dann Felix Rick, wie er irgendwie ein Forza Horizon 4 spielt. Sie dürfen aber natürlich nicht auf dem Bildschirm filmen. Dann machen sie ein Interview, wo der Entwickler all die Dinge, die schon auf der Packungsrückseite stehen, nochmal wiedergibt. Und wenn sie dann noch ein Magazin hätten, würden sie einen Preview schreiben, in dem das alles nochmal drinsteht. Und ich hab das nie verstanden, weil ich mir dachte, das interessiert doch keine Sau. So, und du machst dich aber auf der anderen Seite voll zum Sklaven der Industrie, die dir vorschreibt, du darfst nicht auf dem Bildschirm filmen, du musst genau diese Infos reinnehmen in dein Preview und im Interview dürfen nur diese Fragen gestellt werden. Und natürlich haben alle Magazine dadurch dasselbe. Und ich habe dann irgendwann gedacht, wir machen keine Previews mehr, wir machen keine Interviews mehr, weil das eben genau immer so eine weichgespülte Scheiße wird. Und im Zweifelsfall freut sich so ein Star eher. Dann denke ich so, lass dem die Stunde Zeit, die er dadurch gewonnen hat, dass ich dem jetzt nicht die Frage stelle, welche Superkraft hättest du eigentlich gerne? So, und Young Hearn, um da nochmal ganz den Bogen zurückzufinden, hätte nicht besser reagieren können. Ich finde es auch schön, dass sie sich jetzt da eben, wie gesagt, noch selber demontieren und es gar nicht erst in der Lage sind, weil ich glaube, sie haben versucht, indem sie das wieder online gestellt haben, ihm wieder doof darzustellen. Und jetzt hat er sich, glaube ich, ein paar Gedanken mehr gemacht und mal gezeigt, nee, macht, fickt euch. Ja. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 16 schon drüber. Aber ich würde noch über ein Thema reden. Einfach, ihr könnt ja dann, wenn ihr jetzt sagt, so ist mir jetzt zu lang, mach jetzt Pause und dann könnt ihr nächste Woche, wenn keine Folge kommt, weiterhören. Wir bieten jetzt einfach ein bisschen mehr Content dafür, dass jetzt erstmal Sommerpause ist. Und zwar, wir hatten ja letzte Woche schon mal gefragt, ob wir mit Politik reden wollen. Und hatten auch viele sich positiv dazu geäußert und gesagt, ja, macht das auf jeden Fall. Und ein Thema, was mich sehr viel bewegt, habe ich auf meinem Kanal ja auch schon öfters angesprochen, Donald Trump. Maut. Ah, die Maut. Achso, ja, genau. Donald Trump. Und da ist jetzt gab es jetzt in der letzten Woche eine spannende Entwicklung, die ich finde das so skurril. Deswegen würde ich es einfach gerne mal erzählen, wie das amerikanische System so funktioniert gerade und was da so los ist. Ich glaube, über Donald Trump könnten wir hier Folgen filmen. Podcast, weil es ist auch so, jede Woche, wenn wir geguckt haben, war immer so ein Ding, wo wir gesagt haben, ey, heute könnten wir das von Trump reinnehmen. Und dann meintest du immer, ey, komm, nächste Woche ist wieder was drin, wenn wir zu voll waren. Und es ist wirklich so, seit wir diesen Podcast machen, hört nicht auf. Wir könnten jede Woche auch ein völlig neues Thema, weil er jede Woche ein neues Thema aufmacht, wo du denkst, so, das ist nicht, das muss, kann nicht sein, der muss engagiert von Jan Böhmermann sein. Deswegen ist amerikanisches Late Night hat ja wirklich eine Renaissance gerade, weil da so viel Content da ist, so viele geile Gags, die man machen kann. Das würde ich mir in der deutschen Politik irgendwie auch wünschen, aber gleichzeitig auch wieder nicht, weil das fürs Land einfach richtig scheiße ist. Was ist jetzt passiert? Und zwar ist jetzt ein Richter aus dem Supreme Court, also dem höchsten Gericht, dem höchsten Teil der Judikative in den USA, zurückgetreten. Das ist vergleichbar hierzulande mit dem Bundesgerichtshof, theoretisch. Nur, dass in Amerika das System so funktioniert, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, weiß ich tatsächlich nicht, spannend. Ich weiß mehr über das amerikanische System als über das deutsche. Auf jeden Fall, in Amerika ist es so, dass diese Richter auf Lebenszeit ernannt werden. Es gibt 9 Stück. Die werden vom Präsidenten vorgeschlagen und dann vom Senat bestätigt. Das Besondere an den USA ist, dass es ja ein Zwei-Parteien-System ist und deswegen die Präsidenten immer Richter vorschlagen, die, und das ist generell bei allen Richterpositionen so oder generell allen Regierungspositionen, die sie belegen dürfen, das sind dann ganz, ganz oft Leute, die politische Ideologie teilen. Was ja meiner Meinung nach bei einem Richter eigentlich den Sinn des Jobs so ein bisschen zerstört, weil der Job des, vor allem gerade des Supreme Courts, ist es ja auch, über die Exekutive und die Legislative so ein bisschen zu wachen und da als Instanz drüber zu stehen. Wenn aber die Exekutive, also der Präsident, den Richter ernennt und quasi jemanden nimmt, der quasi seine politische Ideologie teilt, anstatt jemanden, der wirklich nur aufs Gesetz guckt und unabhängig entscheidet, hast du da schon mal ein Problem. Und im Fall von Trump ist es ja nochmal eine zusätzliche Ebene, weil gegen ihn ja unter anderem ermittelt wird. Genau, das ist das, was gerade so spannend ist. Also, wer es nicht mitbekommen hat, es gibt mehrere Ermittlungen gegen Donald Trump, unter anderem wegen einem Pornostar, den er bezahlt hat, beziehungsweise seinen Anwalt bezahlt hat, dass sie angeblich sozusagen die Affäre nicht öffentlich macht. Es gibt den Fall, wo das FBI mit einem Special Counsel, also das Justizdepartement mit einem Special Counsel, gerade gegen ihn und seine Kampagne ermittelt, wegen Zusammenarbeit mit Russland und vielen anderen Fällen. Es gibt weitere private Gerichtsfälle wegen der Trump University, wo er Leute betrogen hat. Es gibt viele Fälle, wo jetzt angeblich Geldwäsche und so weiter im Spiel ist. Viele, also ganz, ganz viele tatsächlich, Leute, die Teil der Kampagne sind schon vor Gericht und sind auch schon teilweise verurteilt worden. Einer ist jetzt gerade im Gefängnis schon. Es gibt da ganz, ganz, ganz viele Sachen, die bei ihm sehr shady sind. Ich glaube, jemand wie Donald Trump kommt auch in all den Jahren, in denen er ja vorher auch als Businessmensch gearbeitet hat, ich glaube, solche Leute kommen in diese Position in den seltensten Fällen, indem sie eine weiße Weste behalten. Ja, weiß ich gar nicht, aber bei Donald Trump ist schon jemand, der auf jeden Fall nicht mit weißer Weste dahin gekommen ist. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass er jetzt quasi gerade zwei, es ist nämlich schon der zweite, Richter ernennt, die quasi politisch hinter ihm stehen, die politisch im teilweise auch quasi die andere Seite, das ist ja nur so zweigeteilt ist, die Demokraten und die Liberalen, die sind ja alles auch, ist ja auch sehr schon wieder so Social Justice Warrior mäßig sozusagen, das sind ganz böse, die wollen das System zerstören, weil sie so liberal wollen, also sie denken ja auch immer, dass so ein Gesundheitssystem, wie wir das in Deutschland und in vielen Ländern haben, schon sozialistisch ist und quasi Kommunismus und die Welt zerstören würde, wenn man ein Gesundheitssystem hat, was in irgendeiner Form durch Steuergelder getragen wird, wo alle irgendwie mit einzahlen. Also solche Sachen sind ja in Amerika sehr polarisierend, weil es einfach diese zwei Seiten gibt. Und weil das von so Medien wie Fox News und so weiter und Breitbart und wie sie alle heißen, noch so ein bisschen hochgestapelt wird und irgendwie übertrieben wird. Und ich sehe das ja bei meinem eigenen Gastvater, der denkt, Leute, die Demokraten wären der Antichrist und wären einfach vom Teufel besessen, weil das würde ja das Land zerstören. Und Donald Trump ist der einzig wahre Retter der Welt. Und das Problem ist jetzt gerade, Donald Trump als ein Präsident, der sehr umstritten ist, der nicht mal die Mehrheit des Landes hinter sich hatte, als er die Wahl gewonnen hat, kann jetzt gerade, oder hat schon einen Richter ernannt, das war auch so ein umstrittenes Ding, Obama hatte die Möglichkeit, die werden ja auf Lebenszeit ernannt, diese Richter, und die können entweder in Rente gehen, also die meisten sind tatsächlich über 60 oder über 80 sogar teilweise, oder sie können sterben und dann sind sie nicht mehr Richter. Bei Obama ist einer gestorben und hat Obama die Möglichkeit, einen neuen Richter zu ernennen. Das hat der Senat, der damals mehrheitlich Republikaner war, blockiert. Die haben einfach gesagt, es ist gerade Wahljahr, das war ihr Argument, und es könnte sein, dass danach ein anderer Präsident an der Macht ist, und deswegen bestätigen wir jetzt keinen Richter, weil das muss das amerikanische Volk quasi durch die Wahl entscheiden, indem halt sie mehrheitlich sich hinter einen stellen. Am Ende hat Donald Trump nicht mit der Mehrheit gewonnen, sondern durch das verkorkste amerikanische Wahlsystem. Und das ist das Ding, es ist ja jetzt wieder ein Wahljahr, weil dieses Jahr wird wieder Senat Repräsentantenhaus gewählt. Das heißt, es gehen auch viele davon aus, dass dieses Jahr die Demokraten dann wieder die Mehrheit haben, die dann Donald Trump blockieren konnten. Deswegen wollen sie jetzt ganz schnell den durchpushen und haben halt schon einen durchgepusht. Aber das dürften sie dann? Also ich meine, weil ja, das wäre ja das Argument. Ihr eigenes Argument zählt natürlich jetzt nicht mehr. Das können ihnen die Demokraten jetzt vorwerfen, aber sie sagen ja, fickt euch, wir haben die Mehrheit, wir machen es jetzt trotzdem. Es ist halt so geil, wie was ist das Wort? Hypocritical, das Ganze ist. Hypokritisch ist. Also es ist so skurril. Auf jeden Fall, was es bedeutet ist, im Supreme Court sitzen halt diese neuen Richter, und es ist eigentlich so, dass man von 4 ausgeht, dass 4 liberal eingestimmt sind und 5 konservativer, wobei so 1, 2 und einer, der gestorben ist, auch eher so als moderat gelten, wo halt immer so ein bisschen so die Frage ist, geht's 5-4 aus oder 5-4 auf der anderen Seite? Ne? Also meistens sind die Entscheidungen wirklich in der Mitte gesplittet und halt dadurch, dass es 9 sind, die ungerade Anzahl quasi entscheidet dann. Und wenn Donald Trump jetzt quasi, dadurch, dass er jetzt einen Konservativen ernannt hat, gibt es jetzt viele Entscheidungen, die eben 5-4 für die Konservativen ausgehen, schon dieses Jahr. Und wenn er jetzt noch einen ernannt, dann kann es sein, dass es dann 6-3 ausgeht. Und eine der liberalsten Richterinnen, die ist auch schon über 80. Das heißt, es kann sogar sein, dass es dann irgendwann, dass es nur noch 2 moderate oder liberalere Leute im Sitz. Und die anderen sind halt alles wirklich, die sind Republikaner, also die gehören teilweise sozusagen ideologisch dieser Partei quasi fast schon an, und sind natürlich auch sehr dankbar, dass da jemand dass sie ernannt hat von dieser politischen Partei, und dass dieses ganze System ist deswegen so Fakt, weil es auf Lebenszeit ernannt wird, kann es bedeuten, dass Donald Trumps Politik und seine Ideologie das Land jetzt für die nächsten 30, 40 Jahre prägen, weil egal, ob die Demokraten noch mal quasi den Präsidenten stellen oder die Legislative kontrollieren. Oder er noch mal gewählt wird. Egal, was passiert, wenn er noch mal gewählt wird, hat er ja da auch noch mal mehr Einfluss. Aber es kann sein, dass das Land jetzt die nächsten 40 Jahre konservativ geprägt ist. Das bedeutet, dieser Gerichtshof kann entscheiden, dass Abtreibung illegal ist, dass gleichgeschlechtliche Ehe illegal ist, dass jeder jederzeit überall ein Maschinengewehr mit sich rumtragen darf. Dass Präsidenten nicht vor Gericht sich verantworten müssen. Und das ist nämlich genau das Ding, dass Präsidenten nicht vor Gericht sich beantworten, weil der Lustige ist, der Richter, den Trump jetzt vorgeschlagen hat, war unter anderem beteiligt an dem Gerichtsverfahren gegen Bill Clinton. Wer sich da nicht dran erinnert, Bill Clinton ist ja wurde ein Misstrauensvotum, würde das in Deutschland heißen, oder hat dann quasi, wurde quasi gefeuert als Präsident. Und er war auf der Fürsprecherseite für Bill Clinton. Genau, er war Teil der quasi oder involviert in einer gewissen Weise in der Kampagne, die dafür gesorgt hat, dass Bill Clinton quasi gefeuert wurde, dass er abgesetzt wurde wegen seinen Gesetzesvergehen. Und jetzt zufällig, wo er jetzt gerade von Donald Trump ernannt wurde, hat er einen langen Artikel geschrieben, warum er der Meinung ist, dass Gerichtsverfahren und Untersuchungen in das Amt des Präsidenten einfach nur störend sind, ablenkend für die Bevölkerung, weil der Präsident seinen keinen Job nicht machen kann. Und er ist jetzt als potenzieller Richter des Obergerichts Gerichtshofs der Meinung, dass der Präsident unfehlbar ist und Gerichtsverfahren gegen den Präsidenten gestoppt werden müssen. Der Präsident kann keine Straftaten begehen und muss einfach Präsident bleiben dürfen, egal was er tut. Und das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass in der Welt, ganz kurz, man würde in einer Welt leben, in der jemand anderes, in der die höchste Judikative des mächtigsten Staates der Welt sagt, dass eine Person wie Donald Trump unfehlbar ist. Ja, das hast du sonst nur in Nordkorea. Ja, wir haben gerade noch darüber diskutiert, ob Young Hearn als normal gilt, aber dann gilt Donald Trump als unfehlbar. Das ist Omnipotenz, das ist Gottgleichheit. Ja. Also ich weiß nicht, ob unfehlbar wirklich das Wort ist, was er benutzt hat, aber es geht halt in diese Richtung. Und das Ding ist, also das ist natürlich eine krasse Übertreibung, aber ich glaube, wenn man in die Geschichtsbücher irgendwann mal reinguckt, und man guckt sich an, wie die NSDAP damals legal sozusagen. Da gab es keinen Staatsstreich. Also es gab einen Versuchten, aber den nächsten haben sie versucht. Wenn man sich das anguckt und sagt, so, das, was da gerade passiert, könnte potenziell genutzt werden, um einen faschistischen Staat aufzubauen. Ja. Und es passiert komplett in der Öffentlichkeit und innerhalb des legalen Limits Rahmens der Verfassung. Finde ich mega faszinierend, wie dieses Gerichtssystem aufgebaut ist. Was noch lustiger ist, jetzt kommt es nämlich, der Richter, der jetzt zurücktritt, der ist über 80, also ich kann verstehen, dass er in Rente geht, aber die Frage ist, warum geht er genau jetzt in Rente? Er könnte jetzt auch noch warten. Ja, Red Dead Redemption kommt dieses Jahr. Ja. Leute, ich brauche Urlaub. Ich muss zocken. weil er könnte ja noch warten bis nach der Wahl zum Beispiel, oder könnte ja auch bewusst entscheiden, dass er vielleicht Trump nicht als den Fähigsten hält, der ihn jetzt da irgendwie in einem Nachfolger bestimmen muss. Ja, lustigerweise gibt's da eine Menge Sachen, die komisch sind. Zum Beispiel ist der Richter, der jetzt zuletzt ernannt worden ist, hat enge Beziehungen zu ihm. Und es gibt ja, also gibt ja einen Grund, warum sie den ausgewählt haben und nicht jemand anders. Es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass innerhalb des Weißen Hauses eine klare Kampagne gefahren wurde. Und ich muss mal dazu sagen, Donald Trump ist nicht der erste Präsident, der das macht. Dass es ganz viele Präsidenten versuchen natürlich, weil das so unglaublich viel Macht ist, diesen Gerichtshof mit entscheiden zu können, versuchen natürlich, dass, weil die ja oft auf Lebenszeit schon sehr alt sind, dafür zu sorgen, dass sie die Chance haben, einen neuen Richter zu ernennen. Die haben eine klare Kampagne gefahren, diesen Typen umschmeichelt, haben in wichtige Positionen seine Freunde reingesetzt von diesem Richter, haben sich mit dem getroffen. Ivanka Trump hatte mit dem ein Treffen. Wahrscheinlich. was aber auch sehr lustig ist, ist, der Sohn dieses oberen Richters hat jahrelang bei der Deutschen Bank gearbeitet und da in dem Bereich von Real Estate und war unter anderem maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Donald Trump über 1 Milliarde Dollar an Krediten gegeben wurde. Das heißt, man kann gut sagen, gerade jetzt auch in den ganzen Skandalen, die Donald Trump verwirkelt, dass es teilweise auch so ein bisschen es ist natürlich krass verschwörungstheoretisch hier unterwegs, aber dass da irgendwelche dass da irgendwie Druck gemacht wurde oder die Connections auf jeden Fall ausgespielt wurden, die man da hat zu seinem Sohn, um den Vater dazu zu bewegen, jetzt sein Amt abzudanken da jetzt direkt noch einen zweiten Richter ernennen zu können und damit das Land auf Jahre potenziell konservativ, ich sag mal, zu verkorksen, weil es meine persönliche Einstellung ist, aber es ist natürlich auch nur eine politische Meinung. Man kann natürlich sagen, okay, Abtreibung sollte illegal sein und homosexuellen Ehe sollte auch illegal sein und Waffen, es steht in der Verfassung, dass jeder mit Maschinengewehr durch die Gegend rennen darf, aber Es wird ja gerade in Hollywood ein Film gedreht, auf den ich schon sehr gespannt bin, nämlich Backseat. Ist mit Christian Bale die Rolle, für die er wieder krass zugenommen hat. Ich weiß nicht, ob er als Backseat in die Kinos kommt, ist aber der Titel, den er jetzt gerade hat. Und da spielt er Dick Cheney. Und also der große, die große Nummer zwei hinter Bill, nicht Bill, George Bush, ja. Ich wollte erst Bill Cosby sagen. Was ist nur los heute? hinter George Bush. Und von dem ja alle gesagt haben, dass Dick Cheney deutlich mehr Macht hatte, als es der Bush gehabt habe. Und dass er der eigentliche Strippenzieher gewesen ist. Und ich glaube, dass Donald Trump kein dummer Mensch ist, aber er ist einer, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und zwar in einem Umfang, dass ihm dieses Ego so sehr im Weg steht. Dass, ich glaube, Donald Trump ist einer, wenn er sieht, dass Meryl Streep in der Nacht zuvor ob bei den Oscars eine Rede nur allein gegen ihn hält, dann schäumt der den gesamten Tag bis 15 Uhr und überlegt sich bis 14 Uhr, was tweete ich jetzt, um die kaputt zu machen? Und ich glaube, dass die Leute um ihn herum im Grunde nur damit beschäftigt sind, ihn A, irgendwie runterzuholen oder der Dreck, der sich auftut, wegzukehren. Was ich bin gespannt, ob es also in vielen Jahren werden wir möglicherweise erfahren, wer ist der eigentliche Machtträger gerade in ach ja, da gibt es ja jetzt, dass es Jared Kushner ist oder dass es Steve Bannon war, als er noch, na, es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die da sicherlich ihre Position auch nutzen. Putin ja auch, der das auch sehr ausnutzt, dass da so ein Ding ist. Es ist mega lustig, ich hab so einen Artikel gelesen, einen Post gelesen über, wie Donald Trump die Welt sieht. Das fand ich super spannend, so aus psychologischer Sicht. Gerade auch bei diesen ganzen Deals, die er ja platzen lässt, also den Iran-Deal, das Pariser Abkommen zum Umweltschutz, jetzt gerade mit den Strafzöllen, quasi die ganzen Handelsdinger. Die Analyse war quasi die, dass Donald Trump in seiner Welt als Businessmann, der ja Leute übers Knie ziehen muss, um sich auch Respekt zu Um sich Respekt zu holen, aber vor allem auch, also quasi in einem Business-Deal ist ja eigentlich meistens jemand der Gewinner und jemand anderes der Verlierer. So machst du ja irgendwie Profit. Gerade in so einem Business, wo es um Milliarden geht, glaube ich, ist es schwierig, einen fairen Deal zu finden, wo beide sagen, so ja, das ist 100% genau der Preis, der es eigentlich sein sollte. Und aus diesem Mindset, aus dieser Welt, sieht er sich halt immer als Gewinner oder Verlierer. Hm. Und auf einer politischen Ebene ist das aber nicht so. Da gibt es Kompromisse. In einem Handelsabkommen zwischen den USA und Europa, da gewinnen beide. Da gewinnt vielleicht der eine mehr als der andere, aber beide profitieren davon. Aus seiner Sicht ist das aber gar nicht möglich. Und wenn dann jemand wie die Europäische Union sagt, das ist ein guter Deal für uns, denkt er automatisch, warte mal, die finden den gut, dann muss er ja für uns schlecht sein. Ja, ja. Und das ist also man in muss vielen dazu sagen, Bereichen so. Dass die Handelsabkommen zum Teil ja tatsächlich nachteilig für die USA sind. Ne? Also ich habe neulich in einem Video gesehen, erst Mr. Wissen2Go hat ein ganz gutes Update gebracht, weil er meinte, nicht alles das, was Trump tweetet, ist Bullshit. Und ist absolut nicht. Also es ist ja auch in vielen Teilen ist es ja nur eine politische Meinung und wo auch selbst, also zum Beispiel Protektionismus, ob das funktioniert oder nicht. Ne? 99% von Ökonomen würden dann sagen, so ist keine gute Idee. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, so ja, es kann aber auch kurzzeitig funktionieren. Also es ist ja eine politische Debatte. Das Problem ist, dass diese politischen Debatten halt heute nicht mehr auf Fakten geführt werden oder nicht mehr aus einem rationalen Grund, sondern es wird einfach gesagt, so nö, steigen wir aus. Ja, vor allen Dingen auch im Nachgang, wenn Donald Trump dann das Gefühl hat, er muss Stimmung machen, weil er dann damit seine Argumente oder sein Handeln vielleicht besser unterstreichen kann, dann passieren mittlerweile so skurrile Dinge wie, er kommt gerade aus Europa zurück, hat sich gerade eben erst mit Angela Merkel getroffen und twittert dann dieses obskure Ding, was wir, glaube ich, alle ganz gut aufgefasst haben, dass in Deutschland ja, dass die Verbrechensrate immens gestiegen sei und dass wir hier in Amerika das gar nicht erst so wollen. Wo dann alle dann eingestimmt haben und gesagt haben, nee, Moment, bei uns ist es um 10% gesunken. Ne? Ich hatte dann auch so Fälle auf Twitter, gab es einen, der mir dann sagen wollte, ja, aber die linke Gewalt wäre dafür gestiegen. Und dann wurden da so Links umhergeschickt, wo ich dann auch, also mit dem ich lange diskutiert, so weil seine Links auch zum Teil widersprüchlich waren. Hier ist mein Link zu Epoch Times, guck mal, voll die gute Quelle. Nee, es war zum Teil Tagesthemen, das ist schon, will ich gar nicht sagen. Also klar, es gab viele, die sagten, die Fahrraddiebstähle sind zurückgegangen, dafür aber die linke Gewalt. Vor allem die rechte Gewalt ist viel mehr. Eben, es gab so diesen Typen, dem ich dann erstmal vorerklären musste, anhand seiner eigenen Tabellen, die er mir schickte, habe ich dann gesagt, pass mal, wenn du dir deine eigene Tabelle mal durchliest, dann steht da drin, dass bei linker Gewalt auch so Dinge sind wie, jemand kettet sich irgendwo an. Also Widerstand gegen die Staatsgewalt wird als quasi Gewaltdelikt irgendwie mit irgendwie oder Attentatsdelikt, ich weiß gar nicht, wie es genannt wird, aber wenn die Leute ein Haus zum Beispiel besetzen oder wenn sie, dann ist das schon, aber die faktische Gewalt ist auf der rechten Seite. Aber das ist ja genau erhöhter. Der Trick, das ist vielleicht ist es nicht bewusst so gemacht, aber es funktioniert einfach sehr gut. was Donald Trump da macht, diese Ablenkungsmanöver, weil man diskutiert dann plötzlich über Sachen, die eigentlich nicht diskutabel sind. Die auch völlig irrelevant sind. Also das Ding ist, er benutzt ja das Argument, sozusagen Gewalt ist gestiegen, um zu sagen, Ausländer raus. Das wäre, wenn Chris Ingham, über den wir vorhin gesprochen haben, jetzt sagen würde, sorry Leute, jetzt, dass ich die 16-Jährige angeschrieben habe, aber in Nordkorea ist seit 2 Monaten die Rate für Fahrraddiebstähle gestiegen. Leute? Ja, genau. Also jetzt sagt mal noch was. Also zu sagen sozusagen, das Argument sozusagen, er nimmt einen Fakt, der nicht stimmt, und dann geht man darauf ein und sagt so, ja, aber linke Gewalt, da haben 3 Leute mehr was gemacht als im Vorjahr. Und das ist aber das Ding ist auf dem Punkt, der Punkt, den er gemacht hat, ist faktisch nicht korrekt. Und auch alle Gegenargumente dagegen sind keine Gegenargumente, sondern sind Ablenkungsmanöver, um mit irgendwelchen anderen Zahlen plötzlich wieder eine Narrative zu stricken und vor allem die Leute die Energie zu verschwenden. Ja. Weil es gibt ja da ganz, ganz viele so Metaphern und keine Ahnung, dass man quasi viel mehr Energie verschwendet, irgendwie ein Bullshit-Argument zu entkräften, als man eigentlich braucht, das zu machen, etc. Also das ist ja ganz groß Teil von dieser Taktik heutzutage. Und um auch auf dieses Thema zurückzukommen mit Guild Wars 2, es ist einfach so leicht heutzutage im Internet durch Anonymität, aber auch durch Fake News und durch die eigene Filterblase und all diese ganzen Buzzwords, die da rumfliegen, aber es stimmt ja tatsächlich, ganz, ganz schnell Leuten das Gefühl zu geben, sie müssen jetzt irgendwie irgendwas auf irgendwas antworten, sie müssen mit irgendwelchen Fakten kommen und so weiter und verstricken die Leute dabei in irgendwelche Diskussionen, die niemanden nach vorne bringen und so ein bisschen das Gefühl auch aufbauen, dass man Fakten überhaupt debattieren kann. Ich fand es sehr interessant jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast, nach der WM, Deutschland ist ausgeschieden. Mhm. Und es gab ja vorher diese Özil und Gundogan oder so heißt der andere Mitspieler. Ich weiß, die mit Erdogan ein Foto gemacht haben. Gundogan hieß der andere, die mit dem Erdogan ein Foto gemacht haben. So, das führte zu einem Shitstorm. Ich habe den nie so ganz nachvollziehen können, aber okay. Jetzt sind sie schlecht dagestanden, sind ausgeschieden, haben wir alle mitbekommen. Und diese Woche hat Oliver Bierhoff, der Manager des DFB oder der Mannschaft, ein Interview gegeben, in dem er auch nochmal gegen Özil getreten hat. Und auch da gab es jetzt wieder einen Shitstorm gegen ihn. Es ist total absurd, weil er hat sich im Vorfeld vor Özil gestellt, was ich gut finde, muss ich ganz offen sagen, so dass man da als Mannschaft auftritt. Aber im Nachhinein, wo jetzt auch in alle Richtungen die Finger gewandert sind, sind diese Rufe im Internet natürlich wieder da gewesen. Özil war es. Ich habe neulich irgendeine Statistik gelesen. Ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht genug aus, um sagen zu können, ich kann sagen, der hat für mich gut gespielt. Aber hast du das nicht auf Twitter gelesen, David? Dann darf man auch nicht drüber reden, wurde uns gesagt. Ja, stimmt. Aber ich hatte eine Statistik gelesen, die witzigerweise aus England kam, wo sie aufgelistet haben, dass Özil einer der besten Spieler der WM war. Jetzt mal um rein von Pässen, die angekommen sind, von Ballbesitz oder so, die kann ich nicht bestätigen, aber auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass dieser Shitstorm jetzt sich auch im Nachhinein, die Ursachenforschung darf nicht bei Özil aufhören. Und dann sieht sich der Manager dazu genötigt, ein Statement abzugeben, wo hat die Presse wieder gesagt, so, ne, was hätte man im Vorfeld Özil zu Hause lassen müssen? Und er sagte, ja, vielleicht hätte man ihn zu Hause lassen müssen. Aber weil er ein Foto gemacht hat, was hat das mit seiner Möglichkeit zu tun, guten Fußball zu spielen? Ich finde es so krass, hier haben wir ja kein Fandom, wobei es ist vielleicht das größte Sportfandom oder so, die nicht nur, es gab ja wirklich Stimmen, die gesagt haben, dass diese Affäre unter anderem das Team zerrissen hat, aber ich glaube auch, dass der Druck von außen, der macht mit so einem Özil oder mit einem Gündogan, wer hat denn da noch Bock zu spielen? Naja. Es gab ein Interview mit dem Vater von Özil, der gemeint hatte, er wäre schon längst gegangen, er hat sich gesagt, ihr macht doch eure Scheiße alleine. Naja. So, der verdient sich dumm und dämlich bei seinem Verein, soll er doch einfach, warum sollte er sich für ein Land, das ihn ankackt, weil er eine dumme Entscheidung getroffen hat, die ihn jetzt zum Generalboomer macht, warum sollte er sich für die noch die Knochen schinden? Ja. Und dass dann der Manager dumm genug ist, auf die Scheiße einzugehen, das ist alles so, ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, ja. Wir sind vom Thema angekommen. Ich finde das gerade diese Massenwirkung, die gerade auch durch das Internet, ich sehe das auch bei uns Twitter, selber. Bei Facebook. Ja, ja. Ich sehe es auch bei uns selber. Also wir haben ja auch im Podcast jetzt öfters schon mal Sachen angesprochen, nochmal quasi Updates gegeben zu Themen, weil 3 Leute auf Twitter uns das geschrieben haben oder irgendjemand im Subreddit, reddit.com/r/Lästerschwester mit A. Du hattest ja, wir hatten es ja neulich ganz kurz, als ich, was war denn das für eine Folge, wo wir über Das war bei DSGVO. Wo ich dann sagte so, hey, ich fühle mich richtig unwohl, dass wir uns ins Wort gefallen sind. Da ging's, das war bei Beim Holocaust und wo auch irgendwie auf Twitter, lass es 10 Leute gewesen sein, die was geschrieben haben. Aber ja, das siehst du halt schneller und du reagierst darauf immer wieder. Ich habe irgendwann gelernt für mich auf YouTube, weil ich das immer gemacht habe. Auf YouTube hat jemand einen negativen Kommentar hinterlassen, ich habe geantwortet. Bei Nerdscope hatten wir in den Redaktionssitzungen, ich weiß noch, wie oft du gesagt hast, ey Leute, wir müssen das gerade stellen. Und wir haben dann irgendwann, meistens war Marie diejenige, die sagte so, ey, lass uns darauf nicht eingehen. Ja. So, ich glaube, auch ganz viel wird extra geschrieben, um eine Reaktion hervorzurufen, weil Dinge manchmal so dumm waren, die da als Kommentare kamen. Ja, auf der einen Seite hat man natürlich, da denkt man dann, ich habe ja in meiner Community so ein bisschen eine Verantwortung auch gegenüber und beziehungsweise ist es ja auch das Schöne an dem Internet, dass man mit den Leuten interagieren kann, aber es ist gleichzeitig halt auch das super Gefährliche, dass halt die am lautesten schreien, am Ende quasi, obwohl sie eigentlich die Mehrheit widerspiegeln, so wahrgenommen werden, haben wir jetzt schon öfters drüber gesprochen und ich finde, man sieht das in der Politik und man sieht das bei Trump auch ganz toll. Da ist es dann nicht die Mehrheit, sondern es ist einfach einer, der sehr laut schreit oder Fox News, die einfach sehr laut sind und damit in der Lage sind, den Zuschauern dieser Nachrichtensender oder im Internet den Leuten das Gefühl zu geben, die Realität und die Fakten wären gar nicht so, wie sie sind, einfach weil so viele Leute quasi sagen so, ja, aber was ist damit? Ja. Wie kann es sein, die ist eine Frau und darf für Guild Wars schreiben? Was soll das? Warum ist sie nicht in der Küche und macht mir Schnitzel? Ja, und mit diesem Statement möchten wir die heutige Folge beenden. Wir sind jetzt bei der längsten Folge, die wir, glaube ich, je gemacht haben. Aber es ist, glaube ich, ganz gut für das Sommerpause. Ich glaube, genau. Ja, wir sind jetzt 2 Wochen nicht da. Wir wünschen euch einen wunderschönen Juli und werden uns. Also wir sind, ich glaube, dass du bist wieder da, wenn das Podcast-Festival ist. Also wer uns das nächste Mal hören möchte, das geht auf die Ohren-Festival. Danach. Diese Aufnahme wird nicht bei uns erscheinen. Nein, die wird es auch geben wahrscheinlich, aber das ist dann bei denen quasi auf dem Channel. Da gibt es so einen eigenen Spotify-Account für. Genau. Und da werden wir aber gleich mal als Vorwarnung an diejenigen, die jetzt sagen, oh, es wird wieder eine neue Show. Wir werden so ein paar Dinge, weil das ein Publikum sein wird, das uns noch nicht kennt, werden wir so ein paar Sachen, so für allgemeinere Sachen und Sachen, die wir auch in der Live-Show schon mal ausprobiert haben. Genau. Wird es dann nochmal geben, einfach weil wir können da nicht über die Themen lästern, über die wir jetzt normalerweise lästern. Genau. Wenn wir da so Logan Paul sagen, gucken wir uns dann weiß keiner, wer das 400 ist. Leute so, an und keiner weiß. Aber in der Woche darauf sind wir wieder da. Genau. Achso, und eine Sache, das haben wir fast vergessen, wir haben letzte Woche Timo Wölken angekündigt. Ah ja. Timo Wölken hat eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Wir wünschen ihm alles gute Besserung. Genau, eigentlich wäre er in dieser Folge interviewt worden. Leider, also das hatten wir alles schon organisiert, aber leider ist er, wie gesagt, krank geworden. Und wir gucken, dass wir es dann im August vielleicht nachholen. Genau. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub und euch alles Gute. Bis dann.